Aber mal, jetzt habe ich verbunden. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt läuft. Doch, ich glaube, jetzt live. Ja, das sieht gut aus. Also scheinen wir live zu sein. Ob jetzt irgendeiner zuhört, habe ich auch keine Ahnung. Ich finde das gut, dass man es so taktisch klug vorbereitet hat. Wenn hier eine Fehlermeldung kommt, dann einfach so müssen wir die mal wegklicken, falls eine kommt. Also ich glaube, wir sind jetzt live. Ich habe keine Ahnung. Wir haben es jetzt oft genug geschrieben. Ich sage es nochmal kurz an. Heute ist irgendwie so eine Art Experimentalfolge oder wie immer man das nennen möchte. Wir machen live, wir haben einen Gast, der überhaupt keine schweigende Mehrheit ist, aber kurz vor Weihnachten. Wir machen ja sowieso immer mal ein bisschen außergewöhnliche Podcasts. Heute ist wieder einer. Und jetzt endlich, irgendwer wollte den Gast unbedingt wissen. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Saskia, glaube ich. Immerhin einer. Heute haben wir den Teufel persönlich da, den Louis Cypher. Hallo, Hallo, Michael. hallo. Dich schieben wir jetzt einen kleinen Tick nach hinten, damit wir mal die Kommentare vorweg mal einmal hier besprechen. Das dauert auch nicht lange. Was haben wir? Den ersten, wie heißt er? Danga, sie ist ja egal, wer das geschrieben hat. Da fiel mir mal auf, ihr müsst nicht mal von meinem Podcast reden, den mache ich mit Marco zusammen. Der stellt so Kleinigkeiten wie seine Wohnung. Ach ja, und die Gummibärchen. Ich glaube, die Frau hasst uns dann auch. Die geht dann aus und wir beide sitzen in der Stube. Also ich weiß nicht, die meisten Frauen haben da, glaube ich, ein Problem mit, wenn zwei Männer dann alleine in der Stube sitzen und sie nicht da zu Hause sind. Ich weiß es nicht. Was hat er denn eigentlich geschrieben? Obwohl wir uns mal. Gelingt den Manzi. Ja, das mit den Manzis fand ich auch eine gute Idee. Möglichst viele Leute vom Geocachen zum Manzi zu kriegen. Du machst das auch, Manzi? Ich mache das auch, ja. Ich sehe das als willkommene Aber Abwechslung. zusammen, also nicht, du hast jetzt nicht irgendwie so im Auge vielleicht mal ganz nur noch Nein, das. nein, nein, auf gar keinen Fall. Also Geocaching kann das überhaupt nicht ersetzen, aber es gibt halt Situationen, wenn ich im Einkauf bin, dass ich halt tagsüber im Hanshof rumlaufe und da kann ich nicht in den Wald, weil Ja, danach kann stimmt. ich keinen Kunden mehr aufsuchen. Aber wenn ich Stimmt. dann eben halt irgendwo mal gucke, Mansi, oh ja, in der Nähe, dann scanne ich den auch ab. Ja, Also macht ich Spaß. könnte mir aber vorstellen, dass das für manche auch tatsächlich ein Ich. kompletter Wechsel ist, für die, die gar nicht so Nee, ich intensiv denke, cachen. das hält sich die Waage. Durch das Forum, was es da gibt über die Mansis, da sind einige bei, die schon gesagt haben, ah, es wird ein bisschen langweilig, ich gucke mich mal bei Geocaching um. Und dann gibt es eine andere Fraktion, die da schon geschrieben haben, so, Mensch, das finde ich toll, da brauche ich keine Logs mehr zu schreiben, da habe ich keinen Stress mit Listings und das macht mir viel mehr Spaß. Ich glaube nicht, dass so viele abwandern werden, glaube ich nicht. Macht mir nämlich nicht jede Hoffnung. Was ich mich langsam frage, sind wir überhaupt live? Hört überhaupt einer zu? Kann ich das überhaupt sehen? Kann vielleicht jemand einen Kommentar Falls schreiben, irgendwer so dazu ein hören sollte Ausrufezeichen oder irgendwas? ich sage ja, falls einer irgendwie dabei sein sollte, ich habe keine Ahnung, wie das hier genau funktioniert. Dann wartest du nur auf die erste Beschwerde. Applaus muss ich, kann ich, guck mal, ich kann selbst Applaus geben. Nee, ich glaube, muss ich den Play drücken? Nee. Ach was, irgendwann einfach mal weiter. Wie sieht das denn bei manchen mit dem Anspruch aus? Gibt es da welche, die wirklich knifflig sind inzwischen? Nö. Weil ich habe eine Handvoll davon gemacht und die waren halt ja nicht alle offensichtlich. Ja, sind die meisten. Es gibt sicherlich mittlerweile auch schon so ein ganz paar, die wirklich in Dosen versteckt sind. Einige legen die sogar Caches bei. Soll aber nicht richtig beliebt sein bei Nee, Grauzonen, ne? das passt auch nicht. Ich selber habe das leider auch gemacht. Ich habe mal so eine Challenge ins Leben gerufen. Da konnte man über die Challenge an ein Mystery von mir gelangen. Und in dem gelösten Mystery liegt dann auch noch ein Mansi. Da wollte ich diese drei einfach mal zusammenknallen, einfach mal probieren, was passiert, wie die Reaktionen sind. So eine Challenge kommt noch gut an. Das Mystery-Rätsel mit der Dose kommt auch gut an. Der Mansi, der drin liegt, muss wieder raus. Also der kommt nicht so wieder. Dann gibt es seit neuestem eine Abstandsregel zu Echt? seinen eigenen Mansis allerdings nur. Das heißt, eine Litfaßsäule kann ich nicht mehr bekleben. Ich wollte sagen, irgendwer hatte doch schon mal Die so Idee war ja wohl bei JR, glaube ich, auf Ja, meinem Blog. Der hat da so ein gefaktes stimmt. Bild von so einer Wand, was ich toll fand. Und die Idee hätte ich auch aufgegriffen. Was ein In Power Hannover, Trail auf 5 Meter. in Hannover am Bahnhof ist das 15 Stück, glaube ich, vor der Abstandsregel. Ganze Menge, Da ja. bin ich dann auch mal vorbeigefahren und da soll dann auch noch jeder, der ihn besucht, soll einen seiner eigenen damit zukleben. Ja. Mittlerweile hängen da Dutzende. Und ich hätte wirklich eine Wand gemacht. Ich hätte da 1000 Stück ausgedruckt. Wie viele Meter sind denn das jetzt abstand? 150 Meter zu seinem eigenen. Ah. Also jetzt werden Wall of Fames ins Leben gerufen. Das heißt, ich klebe ein, du kommst den Scan, klebst den nächsten daneben. Der nächste Scan 2, der klebt seinen daneben und schon haben wir 3. Sie kriegen das also nicht ganz in die Richtung, in die sie vermutlich wollen, habe ich das Gefühl. Nein. Geil. Ja. Obwohl mit Anspruch aber, gibt es hier im Bundeswehrgelände, ich habe 2 Stück da auf den Lost Place gelegt und ja, unten drunter, also musst unten im Keller. Ja, ja, okay. Und du hast keinen Empfang. Ja, aber was für einen Anspruch hat man denn? Ich sage ja, also die beiden sind durchaus anspruchsvoll. Ich möchte für einen Moment ablenken, wenn ich jobmäßig unterwegs bin. Für mich macht das Spaß. Für mich ist das nichts anderes wie ein 1-1er an der Leitplanke. Auch die mache ich noch, wenn ich an vorbeikomme. Ich glaube aber, das Problem wird das gleiche werden wie beim Geocachen. Da werden auch irgendwann die ersten meckern, weil sie am liebsten gerne welche im Bunker hätten und die nächsten hätten gerne welche zum Abscannen an der Straße. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, das kriegt... Den ersten T5-Mansi gibt es, glaube ich, in Hannover. Da musst du also auf den Baum, um ranzukommen. Wobei ich den umgehen würde, indem ich mir das Ding zu Hause ausdrucke, mitnehme und mich unter den Baum stelle. Ja. Dann brauche ich ihn extra hoch. Das wird wohl auch funktionieren. Ach so, ja klar, du kannst ihn ausdrucken. Ich wollte gerade sagen, du musst ja aber in der Nähe. Ja, aber gut, ich muss ja an der Koordinate stehen würde vollkommen. Aber ich denke nicht, dass der das erkennen kann, weil du hast ja ungefähr 200 Meter Abweichung, wo er darauf reagiert. Ja, das gibt ja coole Möglichkeiten zu bescheißen. Das ist ja noch besser als beim Cashen. Ja, staune auch gerade. Meiner, der zum Beispiel bei mir zu Hause hängen sollte, den gibt es nicht. Den habe ich im Blog veröffentlicht mit dem Foto. Wer den unbedingt machen will, muss bei mir auf den Blog, muss ich den ausdrucken, und muss das Ding mitnehmen, bei mir vor die Tür fahren, scannen und wieder verschwinden. Oder klingeln, wenn er einen Kaffee möchte. Aber ja. Cool. Nein, so richtig ausgereift ist das sicherlich noch nicht. Ja, ich weiß, also ich habe hier 10, 15 Stück gelegt, damit die Leute... Ja, ich war zu früh da und wollte dich nicht stören. Und damit die Leute... Ich habe eben im Auto mal kurz geguckt und die war die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Die hatte ich alle gelegt, damit ich dann meinen Frieden habe, aber mir hat das irgendwie, nee, also weiß ich auch nicht. Aber ich habe da sowieso gerade so eine Sinnkrise. Ich podcaste fast lieber im Moment als zu cachen. Bei dem Wetter, vielleicht bin ich auch einfach alt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann werden wir zusammenhalten. Also kalt, ich habe im Moment lassen. Auch wenig Lust. Wenn ich Lust habe, ist das Wetter so schlecht, dass dann die Lust vergangen ist. Also da bin ich mittlerweile auch zu weich für. Das geht mir auch so nach der Arbeit, nee, scheiß drauf. Ja. Also ich hänge halt viel vom PC zu Hause, bastel viel an meinem Blog rum, mach hier was, mach da was, bin in 1000 Sachen unterwegs, Pastags, Geosams, Coins, alles Mögliche. Geht im Moment vielen, glaube ich, so. Ist aber auch vielleicht einfach so ein Überangebot im Moment. Ja, ja. Ich weiß nicht mal, ob das irgendjemanden interessiert, was ich da mache. Ist mir auch scheißegal. Ich habe 1, 2 Fans und mir macht es Spaß. Das ist bei mir im Moment so echt die Prämisse. Das rauszukriegen ist sowieso immer schwierig. Und guck mal, wissen wir jetzt, dass überhaupt irgendwer zuhört. Vielen Dank, Dirk. Ach, Dirki, ja. Wissen wir wenigstens, dass das funktioniert. Daran erkenne ich, ich muss Marco unheimlich liebe Grüße von Dirk ausrichten. Das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Du siehst, wir haben immerhin einen Zuhörer. Ja, und dir, Dirk, alles Gute in deinem neuen Job. Das ist der einzige Gruß, den ich auch heute Abend loswerde. Was macht er denn? Der hat seinen alten Job gekündigt, weil er in einem ähnlichen neuen Job, der ihn aber A, mehr befriedigen wird und B, etwas mehr Zeit bescheren wird. Zeit ist immer gut, ja. Ja, Januar vielen Dank wird für den antreten. Ja. Ich denke mal, Dirk wird jetzt professionell Bullis verlängern. Ja, könnte sein. Nein, falsch. Er wird weiterhin mit Kindern arbeiten. Und, ja, deswegen wird er mit uns hören. Deswegen hört er ja auch zu. Das sprengt sicherlich den Rahmen, das hier allen zu erzählen. Ich weiß auch nicht, inwiefern. Nee, um Gottes Willen. Naja, will er das gar nicht. Also, schöne Grüße, Dirk. Schön, dass du da bist. Ah, diese scheiß Fehlermeldung, die kann mir echt auf den Sack gehen. Aber naja. Lass mal die Kommentare weiter gucken. So viele sind es nämlich auch gar nicht. Bei dem anderen. Was hat er denn? Ach so, ja, der schrieb, dass wir immer als alte Geocacher, ich nenne es jetzt einfach mal so, dieses düstere Bild der Geocaching-Zukunft malen. Hattest du das eigentlich gelesen mal? Ja. Ja, sag ruhig ehrlich. Ja, hat er recht. Na klar machen wir das. Aber er darf auch nicht vergessen, als er angefangen hat, er war, glaube ich, ziemlich Frischschrieber, er kennt das so, wie es heute ist. Und für mich ist das heute nicht schön gegenüber früher, muss ich so sagen. Wie geht dir das damit? Ich kann das ja eigentlich gar nicht so richtig beurteilen. Ja, aber auch auf 3 Jahre. Ich bin jetzt im Januar 4 Jahre dabei, am 25. Januar. Im ersten Jahr hatte ich nur die alten Hasen um mich herum, so die in Anführungsstrichen Bremer Elite, so die ganzen alten Spruchtfähigen und die auch schon richtig viel auf Uhr hatten und die haben mich so unter die Fittiche genommen. und was ich von denen so gehört habe, das war ja eigentlich das, was mich an dem Spiel fasziniert hat. Ja, klar. Eben dieses Geheimnisvolle, dieses Dunkel, das, was mir eigentlich auch so liegt von meiner Wesensart her und sowas. Und das ist so massiv in diesen 4 Jahren zurückgegangen, dass ich dir völlig recht gebe, ich trauere schon den alten Zeiten hinterher, die ich leider nie erlebt habe. Ja, aber ich wäre gerne von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube aber, dass ich dann nicht mehr dabei wäre. Ich glaube, den Hauptumbruch hast du trotzdem auch noch mitgekriegt. 2008 den Hauptumbruch habe ich fing das ja gerade an, so umzubrechen. Ja, aber ja. Also die ersten 2 Jahre waren schöner als sie jetzt sind. Aber jetzt gestalte ich mir das anders, so dass es mir immer noch ein Heidenspaß macht. Ja, aber so ein paar Sachen kann man ja nicht umgehen. Was mich zum Beispiel stört, was bei mir auch zum düsteren Bild wahrscheinlich beiträgt, ich möchte einfach ein Cash-Abo zu machen, ohne dort 5 Mann zu treffen. Die meinen das auch alle nett, aber jeder will dir dann auch seine Lebensgeschichte und seine 47 besten Caches erzählen. Und wenn du dafür gehe ich auf Events. Ich gehe sehr gerne. Ja, genau, da stört mich das auch. Ich mit denen, ja, da ist es auch okay. Erzählen, aber nicht im Wald. Ich gehe ja auch lieber alleine. Ja. Ich habe einen guten Freund, den CKHW in Bremen, mit dem ich öfters unterwegs bin. Und so 2-3 Mal im Jahr eben halt so mit maximal 5-6 Leuten. Himmelfahrtskommando, dieses Jahr mit den Nordfriesen waren wir oben in Brandenburg und Berlin, haben unter anderem da auch Lörg besucht. Welche Nordfriesen denn? Blinker, Fieser Friese, Blinker. Blinker Bacon, Flat Logo, dann aus Berlin, Ersam, den Remo. Haben wir den Blinker auch? Blinker, du bist ein Weichei. Ich muss den immer beschimpfen, sonst fehlt ihm. Außerdem hat er kleine Füße. Ich weiß schon, was ich meine. Und wenig Haare. Lassen wir das. Wollen wir nicht so ins Detail? So im Wald bin ich eigentlich auch lieber alleine oder in einer ganz kleinen Truppe. Und dass ich auch, und dann möchte ich, ich bin dann froh, wenn ich keinem begegne. Also mittlerweile ist es ja schwierig. Ein guter Nachtcache, da kannst du die ersten 6 Wochen nicht hingehen, weil da alles voll mit Leuten dann ist. Ja. Nicht nur das, ich habe mir ja auch einen Powertrail angetan dieses Jahr. Der Marathon, der bei uns ja relativ in der Nähe liegt, und 100 Mysteries haben ja viele Leute gelockt und noch ein Mystery-Bonus und Carsten und ich morgens los und jede Menge Teams an uns vorbei. Tag, keine Zeit, wir müssen los und Punkte machen und macht man. Die waren dann alle so in den Loks hinterher und wir haben nur 3,5 Stunden gebraucht und wir waren da richtig klasse. Wir haben irgendwie 10 Stunden gebraucht. Wir waren den ganzen Tag in dem Wald, weil es eine totgeile Landschaft war. Das ist aber auch eine komische Angewohnheit mit diesen Stundenangaben. Carsten fotografiert sehr gerne. Der hat Insekten fotografiert, ganz tolle Bilder noch gemacht. Wir haben im Gras gesessen, haben uns totgelacht, wenn die an uns vorbeigerast sind. Und wir haben mit Sicherheit genauso einen schönen Tag gehabt wie die. Jeder so, wie er es will. Sehe ich auch so, Und das war ein schöner Marathon. Also von Marathons kann man halten, was man will. Der war klasse. Ja, ich wollte einfach einen gemacht haben. Wir hatten nach der 30. Dose keinen Bock mehr. Ich wollte das vorher sagen, das habe ich auch mal gemacht. Es wird einfach langweilig. Ich habe mal 60 mit dem Fahrrad gemacht, um das erlebt zu haben. Da hatte ich ja damals auch einen Film drüber gedreht. Und das werde ich nie wieder in meinem ganzen Leben nicht machen, glaube ich. Ja, man soll nie sagen. Das kommt darauf an, was für eine Gegend es ist und was man halt dabei erleben kann. Ja, aber selbst wenn die Gegend so schön ist, auch in Lüneburg habe ich mal 40 oder so gemacht, weil ich in Köln gerne eine Schnapszahl haben wollte. Ach scheiße, es war eine tolle Gegend und trotzdem hatte ich noch 40 Stück. Ich hätte kotzen können. Nee, das mache ich auch nicht nochmal. Danach habe ich ja 5 Wochen keine Lust zum Cachen. Ja, das stimmt. Das ist mir... Ja, das stimmt. Okay, drehen wir nochmal weiter hier. Sein Glücksgefühl kann ich natürlich auch verstehen, aber wenn er unter 100 Founds hat, glaub mir, lieber, wer hat das geschrieben? Georg? Das relativiert sich später. Also, das wird auch noch anders. Irgendwann ist das Glücksgefühl immer noch da bei tollen Caches, aber wenn du dann den 100. Dose aus dem Hundeköbel gezogen hast, und davon gibt es nun mal leider immer mehr. Und Glücksgefühle ändern sich auch. Ja. Also, es wird anders. Es wird nicht mal schlechter, aber es wird anders. Ja, es ist nicht mehr ganz. Früher war dieses Erfolgserlebnis des eigentlichen Findens der absolute Vordergrund. Und heute ist für mich eigentlich so ein bisschen mehr auf das Drumherum. Jede einzelne Station, wie es aufgebaut ist, ob das Ganze stimmig ist. Ja, genau. Ich habe natürlich wie jeder andere auch im ersten Jahr richtig Gas gegeben und richtig und jede Dose und Job vernachlässigt und Termine so gelegt, dass ich auch an der Dose vorbeikomme und das komplette Spiel. Im zweiten war es dann nur noch die Hälfte und im dritten dieses ätzende Wort Genusscacher wirklich rausgesucht. Heute mache ich nur den. Früher war jeder Punkt, so viel wie möglich an einem Tag. Und heute ist es mir scheißegal. Lieber einen schönen Wandermulti, wo ich irgendwas gut im ersten Jahr. In den ersten Jahren gab es das Problem nicht, weil du hattest die Lagen so weit auseinander. Ja, waren mehr als 5 am Tag, war gar nicht drin. Ja. Und das war echt besser. Ja, glaube ich. Weil heute lässt man sich trotzdem dazu hinreißen. Auch heute passiert mir das ab und zu. Dann mache ich doch noch einen mehr, obwohl ich schon gar keine Lust mehr habe. Und das ist der größte Fehler. Weil dann verliert dieser Cash, obwohl er gar nichts dafür kann. Ja. Man schimpft dann vielleicht sogar auf den, obwohl der eigentlich gut war. Passiert mir viel zu oft, ist auch peinlich. Na gut, lassen wir den mal zu Ende hier. Überlänge, ja, Überlänge kannst du immer gerne haben. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ne? Das kommt nur auf den Gast an. Also das, dann ziehen wir durch. Überlänge ist ja auch relativ. Habt ihr von Anfang an eine Zeit festgelegt, dass ihr niemals über 30 Minuten wollt? Haben wir überhaupt jemals eine Zeit? Genommen? Nein. Nee, wir haben mindestens im zweiten Ansatz von Anfang an. Und ich meine, da habt ihr. Nee, wir, ich glaube, wir haben mal gesagt, ich sehe gerade Süffel, mein Gott. Und Guillaume? Den Süffel kenne ich aber schon 100.000 Jahre, glaube ich. Den habe ich irgendwann mal in Wilhelmsburg getroffen und dann nie wieder. Das ist aber schon ewig her. Also, das muss ja irgendwie 2006 oder. Ja. Ich grüße dich auf jeden Fall zurück. Wir beide haben uns mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Also ich kenne dich nicht. Ich grüße dich aber auch. Und Marc grüße ich natürlich auch. Ja, natürlich. Keine Frage. Das die nämlich schon damit erzählt, ist die Neugierde sicherlich befriedigt. Ich hatte deine Frau ja im Cash-Kontor getroffen und die hatte mich gefragt, ob ich denn wüsste. Und ja, nee, überhaupt keine Ahnung. Der war gut. Okay, gucken wir mal durch. Einen haben wir noch. Ach, guck mal, einer schrieb auch einen Podcast aus der erweiterten Homezone. Da fiel mir sofort ein, wenn er Lust hat, soll er uns eine Mail schreiben, dann haben wir gleich den nächsten Gast. Also echt gerne, vor zu einigen hört er sich auch an, als wenn er noch nicht so lange, glaube ich, dabei war. Wie schrieb er so schön, manchmal hört sich das an, als wenn ihr euch gegenseitig den Silberrücken krault. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Das trifft es auch irgendwie so. Ich meine, klar, wenn ich hier den Spikeman habe, der ist mein Alter und ich bin da und wir sind irgendwie 7 Jahre dabei. Natürlich hört sich das an wie die Silberrücken, ja. Das finde ich noch nicht mal schlimm. Das ist das Peinlichste daran. Aber ich fand die Formulierung echt süß, weil er schrieb extra, wir sollen das nicht übel nehmen. Nö, nehme ich gekannt. Ich finde das richtig gut. Das Brustgetrommel habe ich vergessen zu erwähnen. Immer mal, ob man das hört. Ja, doch, hört man. Was hat er denn noch? Ja, Gäste, die frisch dabei sind, schlug er vor. Ja, glaub mir, das haben wir versucht. Mehr als einmal, ich glaube, fünf, sechs Mal jetzt, ne? Mit dem Handy da auch noch. Ja, 5, 6 Mal waren das insgesamt. Ja, und wir hatten noch ein paar andere relativ junge und neue Cacher dabei. Das Problem ist nur, dass die schon von so vielen Seiten auf den Deckel bekommen haben, von ihren miesen Caches, die sie gelegt haben. Ja. Dass sie uns dann auch nicht mehr ernst genommen hatten und dann irgendwie auch nicht sich so recht getraut haben. Nee, die melden sich dann auch nicht zurück. So, das war. Also, wir arbeiten dran. Wir wollen auch gerne selber mal ein paar ganz frische dabei haben. Nun müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir, die sollten über 18 sein, weil ich habe das Problem einfach, dass wir können jetzt auch nicht als, ich kann mir da nicht ein Kind holen oder einen Jugendlichen und wir beide als Erwachsene, das ist mir viel zu heikel. Zum einen weiß ich nicht nachher, behauptet, wir schieben dem was unter oder was und nee, da muss schon einer sein, der sich auch wehren kann. Wenn die Silberrücken sich kraulen, muss der mit der Brust trommeln, das geht nicht anders. Naja, aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen Vater, der einen Sohn hat, der frisch dabei ist oder sowas. Ja, sowas. Der könnte das, ja schweigend im Hintergrund sitzen. Ja klar, aber dann musst du schon, also das ist ein bisschen mehr Aufwand. Also ich würde mir jetzt nicht hier einen 15-Jährigen herholen und mit dem Podcast machen. Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, sondern nicht, dass da irgendein anderer Problem mitkriegt. Ja, das finde ich einfach heikel, weil wenn der zwei Erwachsene gegenüber sitzt, dann sind wir noch lange dabei. Ja. Ich habe hier schon mal so einem Jungen hier begegnet, der hat mit Heike nicht mehr gesprochen, als der hörte, wer ich bin. Okay. Das ist schon komisch. Also da wirst du dann schon manchmal so einen prominenten Bonus, so doof das klingt, aber es ist leider so. Also das, nee, da wäre ich vorsichtig. Aber wir suchen. Also das sei gesagt. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, melde dich nochmal. Wir suchen immer Gäste. Also hast du gute Chancen, hier gerne auch mal genommen zu werden. Wir machen dich dann kurz platt. Nein, wir sind ganz lieb und ganz nett. Das hörst du auch heute wieder, ja. Und auch den Herrn Spikeman freute Silberrücken. Ach nee, der ist auch da. Ach, Mensch, das sammelt sich der Abrocker. Mensch, das ist ja, nee, freut mich, dass so viele kommen. Mensch, dann lohnt sich das, die ganze Technik auch aufzubauen. Meine Stube sieht hier in etwa aus wie so ein halbes Tonstudio. Meine Frau ist geflohen ins Schlafzimmer. Ja. Mein erster Gedanke war, ich bin hier reingekommen, ich habe nur Kabel gesehen und Mikros und Mischpult und PC und das kann gar nicht funktionieren. Und ich gebe auch zu, ich war scheiße nervös heute, ob das mit diesem Live klappt, weil wenn ich sowas mache, dann möchte ich schon, dass das auch was Vernünftiges wird. Gut, dass ich Marco noch dabei habe. Oh, wird schon schief gehen. Wir üben das einfach morgen, wenn wir loslegen. So, dann lass uns mal den Fragebogen. Für Anfänger, oder wie hieß das? Genau. Ich glaube, wir gehen den Fragebogen einfach kurz durch, versuch dich kurz zu fassen. Ja. Ich weiß, das gelingt dir genauso gut wie mir, aber damit wir danach noch ein paar Themen machen können. Aber die Fragen wollen wir, haben wir gedacht, nehmen wir genauso wie bei der schweigenden Mehrheit. Wer fängt an? Ich fange an. Leg los. Wie kommt dein Name zustande? Also, Louis Cypher. Tja, Michael war vermutlich von den Eltern. Ja, das ist ja so ein bisschen Ironie, ne? Michael ist ja irgendwie was Heiliges, dann gibt es aber den gefallenen Engel Michael, der ja irgendwann zu Lucifer geworden ist. Mhm. Lucifer ist natürlich belegt, dann einer der schönsten Filme ist im Auftrag des Teufels. Da kam mal so eine Bemerkung von dem Helden, mein Name ist Lucifer. Lucifer ist auch schon belegt, da habe ich aus dem Lou Louis gemacht und das ist dann irgendwann... Was ein Weg, ey. Ja, ist dann irgendwann durchgekommen. Hat aber nicht unbedingt was mit dem Geocachen zu tun, ist schon vorher entstanden. Hätte sich auch 666 nehmen können? Gab's auch schon. Und alles Böse gibt es schon. Wollte ich gerade sagen, letzt veröffentlichte einer irgendwie so... Es gibt ja 500 verschiedene Namen, die in Richtung Böse gehen. Nicht nur in Richtung Böse, auch so Arschgesicht und sowas. Unglaublich, was da irgendeiner veröffentlicht das letzte. Unglaublich, dass sich manche Leute das antun, sich so einen Namen zu geben. Ja. Da sage ich mir immer, wer sich einen Arschgesicht-Namen gibt, der bleibt eh bloß 4 Wochen dabei. Oder mittlerweile kann man sich ja glücklicherweise umbenennen. Ja. Mein Sohn ist so ein typisches Beispiel, der nennt sich Michaelchen. Und mittlerweile ist er 18 und der Name steht ihm und jetzt heißt er halt GC Michael. Ne? Das kann man ja glücklicherweise relativ problemlos machen. Na gut, solange man nur casht, in Anführungszeichen, ja. Wenn man jetzt natürlich so wie wir im Podcast oder so machen, ist natürlich blöd, dann wenn du deinen Namen änderst und ja, so. Ja, aber mein Nickname kommt eigentlich schon aus der Szene, aus der ich früher mal entstammt bin. Das gibt schon ein bisschen länger. Okidoki. So, wie lange du dabei bist, hatten wir schon. Wie viele Caches hast du etwa gefunden? Über den Daumen. 2600 irgendwas bin ich jetzt ungefähr. In 4 Jahren? Ja. Das ist ja noch annähernd Genuss-Cachen. Also. Ja, du musst das so relativieren. Erste Jahr 1000. Ja, das ist auch nicht viel. Zweite Jahr 600 irgendwas. Hm. Und dann im dritten halt, und dieses Jahr bin ich, glaube ich, nicht mal bei 300. Ja, manche machen ja irgendwie 4000 im Jahr. Also ich sag ja, Power Trail und meine 300 Jahresfonds, da lachen die an einem Tag drüber. Ne? Ja, allerdings ja. Also ich weiß es zufällig von Toaster Cat, der ist in den Staaten gewesen, der hat wohl diesen Alien Trail und dieses andere Ding gemacht. Der war irgendwie mega stolz zu berichten, 2200 Funde in 4 Tagen. Super, da habe ich 4 Jahre für gebraucht, Rainer. Also ist jetzt auch, also man muss immer vorsichtig sein, das sind ja ganz viele, sind ja ganz empfindlich. Ja, lass ich meine das jetzt gar nicht negativ, nur das ist für mich unvorstellbar. Ich gebe Schweinegeld aus, fliege nach Amerika und anstatt das schön. Ja, aber trotzdem, anstatt mir das Land, egal warum ich da war, aber anstatt mir das Land anzugucken, laufe ich so eine bekloppte Straße lang und mache 2000 Cash. Wie gesagt, das meine ich gar nicht böse, sondern ich kann es einfach für mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, gar keine Frage. Aber ich glaube, die haben Spaß dran gehabt. Sonst würden sie nicht machen, ja. Genau, und wenn sie die Punkte machen wollen, dann sollen sie. Ja, klar. Also Heike hätte sich scheiden lassen. Hier, die Hamburger sind doch genauso, die sind doch nach wohin geflogen, Schweden, Norwegen irgendwo und haben da irgendwie diesen... Ja, aber das ist nochmal eine andere... Ja, Moment, das ist aber noch eine andere Nummer. Die sind zu 5 oder 6 und dann haben sie ein Ferienhaus genommen und dann reden wir von 300 Kilometern von hier. Ja. Also da reden wir nicht ein Flug über den Atlantik. Das ist doch... Ja, aber die Prämisse war auch, Punkte machen in kürzester Zeit. Ja, das geht an mir vorbei. Ich habe es mit Heike mal versucht, und 20 Stück haben wir abgebrochen. Jetzt würde ich gerne von Rainer wissen... Hat der Copy and Paste gemacht oder hat er jeden individuell gelockt? Kommt er das nächste Jahr nicht zum Cashen. Ich glaube, bei den Dingern steht doch sogar bei, dass du Copy und Paste ruhig machen sollst. Ah ja, okay, das mag sein. Ich habe mich da noch nicht so richtig mit beschäftigt. Müssen wir da eigentlich scrollen? Nee, scrollen. Ich habe das eigentlich auch nur über so einen Twitter-Beitrag von ihm erfahren, dass er irgendjemandem halt geschrieben hat, 2200 Funde in 4 Tagen. Und da habe ich so. Hä? Wie bist du zu dem Hobby eigentlich gekommen? Durch meinen Sohn. Durch meinen Großen. Der hat davon gehört oder hat das selbst schon gemacht? Der hat das selber schon gemacht. Der war... Was heißt denn den Großen? 18. Okay. Jetzt geworden im November. Ich muss ausholen. Meine erste Ehe war eine Rheinländerin, die aus Aachen kam. Dadurch war die ganze Familie und sowas halt im Aachener Raum zuständig. Und Sohnemann war dann halt öfters mal bei Opa oder bei anderen Verwandten da unten in den Ferien. Und da hat er halt einen Kumpel, dessen Vater ihn dazu mitgenommen hat. Mhm. Der kam nach diesem Urlaub nach Hause und Papa, ganz toll, und wir haben Schatzsuche gemacht. Und jo, Schnitzeljagd, sag ich, das habe ich in den 50ern schon gemacht. Das ist doch nichts Besonderes. Nee, so mit technischen Geräten. Und naja, habe ich gedacht, dann guck's dir mal an. Und dann habe ich halt den üblichen Weg im Internet ein bisschen recherchiert und geguckt. Dann kam der glückliche Zufall dazu, dass ich einem Kunden von mir das erzählt habe. Hast du davon schon mal gehört? Und ich sage, wenn ich jetzt so ein Gerät hätte, dann würde ich echt mal ausprobieren. Mhm. Und der sagte dann so, das habe ich noch vom Boot von so. Naja, und dann habe ich irgendwie mit meinem Großen halt die erste Zeit wirklich intensiv, fast jede freie Minute wirklich nur. Ja, am Anfang ist ja sowieso, da kennt man dann ja keinen Halten, das ist ja völlig normal. Ja. Wie du schon sagtest, den Job vernachlässigt. Und ja, wirklich. Familie vernachlässigt. Wirklich, ja, klar. Wirklich die Termine so gelegt oder wenn wir Ausflüge machen, auch mit der Familie, die Ausflüge wurden nicht mehr nach dem, was uns interessiert, sondern ob da auch Dosen in der Nähe sind. Echt? Nee, ja, das machen wir tatsächlich immer noch nicht. Also nee. Das haben wir am Anfang wirklich so gemacht. Doch, einmal haben wir das gemacht. Was bin ich laut? Ich bin das? Ist schon wieder zu laut? Ach, du hast was mit den Ohren. Ich drehe mich mal leiser so. Aber ich müsste doch mindestens genauso laut sein. Nee, ich kann das doch hier nachregeln. Du hast deine Stimme noch tiefer. Nee, ich lehne mich ab und zu vor, wenn ich den Fehlermelder da wegdrücke. Okay. Ja, wir versuchen mal, das hinzukriegen. Ich befürchte, dass der aufgenommene Podcast diesmal nicht ganz so gut sein wird, weil wir uns viel um live kümmern. Also da den Zwischenweg zu finden, ist sowieso immer noch das Kunststück. Aber das haben wir ja vorher gesagt. Also da müssen wir alle mal mit leben jetzt vor Weihnachten. Die unangenehme Frage, wie alt bist du? Baujahr 59. Rechnen müsst ihr selbst. Ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Was bist du? Bringer der lockbaren Kohlenwanne? Was ist denn das? Yo, das ist... Das ist... Ich bin nicht Alex Schweigert. Nee, soll ich sagen? Nee, ne? Das ist der liebe Oschen. Ach so, ja. Dann weißt du, worum es geht, ne? Nee, mit der Kohlenwanne? Nee. Oschen Ach, weiß es, ich hoffe, Oschen hat sich gefreut und euch erzähle ich das, wenn hier aus ist. Okay. Das ist nicht. Kein Problem. Wenn Oschen das möchte, dann soll er das selber auch erzählen. Ach, ich ahne dann doch schon was, das habe ich irgendwann mal bei denen gehört. Wir hatten eine Menge Spaß und so soll es auch noch rübergekommen. Okay, ob du die Event besucht hast, das streichen wir mal. Ja. Falls nicht, das... Ich bin ganz schockiert. Ach Mensch, und das ist auch eine schöne Frage für einen, der länger dabei ist. Wie hast du denn die Koordinaten für deinen ersten versteckten Cache ermittelt? Oh. Der wird euch nicht bekannt sein. Es gibt in Bremen ein, ich nenne es Urgestein, das ist der Tupper Teddy. Ja. Und der rennt, glaube ich, bis heute mit dem gelben E-Tracks rum. Mhm. Der hat mit dem Kompass das gemacht, der hat das E-Tracks aus allen Richtungen, an verschiedenen Tagen, also genau so, wie es im Lehrbuch ist. Mhm. Und der hat mir das gezeigt. Und das habe ich am Anfang auch so gemacht. Also auch mit mehreren Tagen und so, ne? Ja, ja, ich glaube, für meinen ersten Multi bin ich, glaube ich, 50 Kilometer gelaufen. Ja, auch mindestens. Ich habe als allererstes ein 22-Stationen-Multi gelegt. Mit alles verschiedenen Verstecken, mit verschiedenen Dosen, auf verschiedenen Ebenen, Bäume, tief im Wasser, in Röhren, alles Mögliche. Und war tierisch aufgeregt, wie wahrscheinlich alle, wenn wir endlich gesucht. Und dann natürlich die ganzen Leute, die mich dazu gebracht haben. Das war damals Rave 78, Stups, Stein. Also wirklich auch die sich damit auskannten. Und ich habe nur richtig geile Logs gekriegt. Perfekt eingemessen, tolle Location, machte Sinn. Und das geht ja runter wie Öl. Ne? Ja. Also dafür bin ich auch arrogant genug, das zu sagen. Ich fühlte mich so richtig gut, nachdem ich die ersten Logs gekriegt habe. Und dann war ich komplett infiziert. Also ich bin ehrlich genug, dass ich das bei den letzten nicht mehr gemacht habe, aber die ersten tatsächlich habe ich so gelegt. Ja, aber heute sind die Geräte auch ein bisschen besser. Ja, aber trotzdem. Wenn ich auf Mitteln lege und ich rauche 3 Zigaretten in der Zeit, wo das Ding mittelt, dann stimmen die Koordinaten. Ja, das stimmt auch wieder. Die stimmen. Also zwischendrin war es mal schlimm, weil so manche lasst du in der Beschreibung, weißt du, das doch von Supermax, da stand da drin, ja, die Batterie reichte nicht mehr, ich habe nur die groben Koordinaten, kann der Nächste bitte mal hinzuschreiben? Ja, also, okay. Wo ich dann gesagt habe, nee, sorry, aber das ist nicht das Niveau. Also die Niveau, Erfahrung habe ich leider bei den Mansis. Auch da habe ich einen schönen langen, über 8 Kilometer Wander-Mansi-Multi. Mansi? Ja. Als Multi? Ich habe 30 Stück mir ausgedruckt, habe mir eine schöne Strecke bei uns, 8 Kilometer durch den Wald und durch schöne Gegend gesucht und habe dann auf diese 8 Kilometer diese 30 Dinger verteilt. Cool. Und der zweite ist nicht mehr findbar, weil du die ja wirklich mit dem Handy abscannst. Ja, und jetzt habe ich gerade eine Mitteilung gekriegt, dass Station 2 250 Meter Abweichung hat, die er nur durch Zufall gefunden hat. Also das kannst du komplett vergessen. Wenn sie es legen, sage ich hier an dieser Stelle, ich muss meinen komplett überarbeiten. Geht nur abscannen und mit dem GPS korrigieren und die möglicherweise kann man es ja mittlerweile nachtragen. So habe ich es auch. Nee, das kann man direkt vor Ort. Das konntest du aber auch am Anfang gleich. Das habe ich mit meinen auch. Aber nur über PC zu Hause. Das kannst du natürlich noch nicht direkt mittlerweile, kannst, also zumindest beim iPhone, kannst du es direkt vor Ort auch kaufen. Nee, ich habe es am PC zu Hause gemacht. Ja. Ich habe sie praktisch gelegt, habe sie auch mit dem GPS vermessen, bin dann nach Hause gegangen, habe es nachgetragen. Also da muss ich jetzt die Runde nochmal laufen und muss die nochmal komplett aufnehmen. Damit sonst sind die auch wirklich. Dann flucht auch jeder. Ja. Die denken, das wäre eine tolle Runde, ich fahre da extra hin, so geht es mir ja auch. Ich fahre hunderte von Kilometern und wenn dann was nicht stimmig ist, das macht auch keinen Spaß. Ich glaube, es ist aber auch eine andere Klientel bei Mansi. Die sind, glaube ich, noch ein Tick empfindlicher, habe ich so das Gefühl. Da wird einfach mehr so erwartet, da gehe ich hin und scanne ab. Ja. Wie du vorhin auch sagst, man ist ein Business-Lamon unterwegs oder was, da möchte ich nicht über, was weiß ich, Bunker krabbeln oder ähnliches. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ja. Ich möchte auch nicht lange suchen, das sage ich dir ganz ehrlich. Mansi möchte ich eigentlich, ich will nicht sagen offensichtlich, dass ich ihn vom Weiten erkennen kann, aber ich möchte mich, ohne zu buddeln, ohne die Hände schmutzig zu machen, nur umgucken und möchte ihn mit den Augen finden. Ja, stimmt. Das reicht mir eigentlich. Ja, gerade weil ich mit dem Handy unterwegs bin, das passt doch mehr. Also da sehe ich schon den Unterschied zum Cachen, dass ich da auch eher warten würde. Ich sehe da irgendwas und scanne das kurz und gut ist weiter. Deswegen habe ich es auch schnell aufgegeben, das war nicht... Die Antwort kann länger werden. Welche Internetseiten außer GC.com besuchst du regelmäßig zum Thema Geocaching? Nein, wir fassen uns ja kurz. Ja, Geocaching ist klar. Das ist auch meine Hauptseite. Dann auf allen Läden, die in irgendeiner Form mit irgendwas Trackables zu tun hat. Ich bin bei Fastex, ich bin bei Geothems. Ich habe einen eigenen Blog ins Leben gerufen, der sich nur mit meinen eigenen Coins beschäftigt. Dann habe ich Grüne Hölle lese ich ganz, ganz selten. Oh. Geschrieben habe ich da, glaube ich, 2 Kommentare, wie ich meine Coin gesucht habe. Das kann man lesen, ne? Ab und zu, da war ich neu. Ja, okay. Ja. Am Anfang ging es auch noch, ja. Bei Alex seinem Neuen treibe ich mich rum, dann in dem Mansi-Forum treibe ich mich rum. Halt, wie ist denn so? Also interessiert mich wirklich mal, also bei Alex, funktioniert das? Also ich bin da ehrlich gesagt nicht eingetragen. Es ist in den Kinderschuhen. Der Ansatz gefällt mir persönlich sehr gut. Mhm. Der Umgang ist ein völlig anderer noch. Ja, klar. Die ersten Tage hat er irre Zuwachsraten gehabt, ist klar. Der hat aber auch das mit der Nordseetaufe so ein bisschen darüber ja publik gemacht und Leute hergezogen. Die tragen sich erstmal alle sowieso überall ein und wie viele Aktive dabei sind, ist dann man merkt schon, im Moment ist eher Stillstand. Es kommt aber auch von Alex nichts. Das wird aber auch bewusst so sein, weil er das im Moment ja sicherlich sowas hauptsächlich genutzt. Das Ganze muss gesund werden. Es soll ja auch kein Alex-Forum werden. Nein, von daher sehe ich das ja auch so. Das interessiert mich wirklich, wie sich das entwickelt. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht angemeldet. Ich bin da relativ aktiv. Um da auch ein bisschen ab und zu mal Leben reinzubringen, völlig andere Themen, mal was über Mansis, mal was über Coins, mal ein Gesuch, mal ein Abgeben, damit da was passiert. Ich glaube, ich muss doch nochmal rein. Ich finde es da schön, ich fühle mich da wohl. Bist du da mittlerweile? Ich habe mich angemeldet, habe dann reingeguckt, der erste Beitrag, den ich gesehen hatte, war... ein C2-Event bei Nothing But Stone. Oh das Gott, ja, den habe ich auch gelesen. Da habe ich am Anfang auch gedacht, dass ein Gleit ist. Ja, das stimmt. Aber da habe ich mich nicht wieder eingeloggt. Nee, aber der Bericht wurde von vielen Leuten richtig kommentiert. Ich glaube, das Ding ist gestorben. Aber das habe ich am Anfang auch gedacht. Das war auch einer der ersten, was ich da gelesen habe. Und da habe ich gedacht, holla, das geht ja eigentlich schon genau. Wobei, da muss ich, bevor ich das vergesse, da muss ich mal zu sagen, mich hat nämlich einer angemeldet, der jetzt hin will, wegen so ein paar Tipps und so. Ja. Ist ja klar, ich habe ja auch die Leute vorher angeschrieben. Man weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Was ich mal ganz interessant fand, was ich nochmal erzählen wollte hier, ist dann nämlich Flug dahin. Ich meine, ich finde es immer noch teuer. Dafür sind wir eine Woche auf den Azoren gewesen. Aber von Frankfurt nach Meham, also direkt zum Startpunkt, 470 Euro, wenn man früh bucht, also ein halbes Jahr vorher. Nur mal für die, weil ich weiß, dass viele wollen dahin. Ich habe viele Mails auch immer mal gekriegt. Ja. Gut, da sind auch Mails bei. Da fragt mich dann einer, ob man auch mit dem Mountainbike nach vorne kann. Da weiß ich, von dem werde ich nichts lesen. Aber es waren auch ein paar Ernste dabei. Und der Flug ist nicht so teuer, wie man dachte. Die Lörg will gerne hin, der wird aber gerne halt eine komplette Bustour. Ja, vor allem mit seinem Bus, also fährt Witz. Bis dahin, ich würde gerne das Quad mitnehmen und den Rest mit dem Quad machen. Über da vorne? Ja. Keine Chance. Kannst du vergessen. Ja. Kommst du nicht mal eine Dreiermaschine da vorne? Ne? Nein, das sind Felsbrocken, die liegen so aufeinander, also da ist nichts mit fahren. Keine Chance. Da ist auch nichts, was annähernd wie ein Weg aussieht. Ja. Du musst teilweise auf allen Vieren, du musst durch zwei Wasser durch, also durch zwei Flüsse durch. Ja. Nee, vergiss es. Da im Winter mit dem Snowboard. Ja. Das machen die. Die bieten das sogar an, dieses Wanderheim. Echt? Im Winter nach vorne mit Skier oder mit Nee, nicht Snowboard. Also bei mir ist es noch heißen die Dinger Familie da mit Auto überhaupt erstmal mit Familie und so ist das ja immer schwierig. Ja, also, ja, ja. Ich würde das Ding gerne super ganz alleine machen. Weiß ich selber, sollte man auch nicht tun. Aber nee, das wäre da, so ein Wunschdenken, so, ne, wenn man so rumspinnt und was hättest du gerne noch mit auf der Traumwunschliste. Ja, wäre ich aber vorsichtig das mit Ding, ja, alleine. Also das, ja. Na gut, wenn ich abmelde, ist an sich, kann auch nichts passieren. Ja, aber wenn dann wirklich, dann, das kann schon auf Stunden. Wir hatten ja gerade einen tragischen Unfall in der Szene, habt ihr ja sicherlich. Da kommen wir nachher, naja, da kommen wir. Lass mal den Fragebogen durchziehen. Ja, genau. Bevor wir mal, jetzt fange ich auch schon an abzuschweifen. Was hältst du denn von den Konkurrenzplattformen? So Terra Caching, Open Caching, also Open Caching.de, also, Open Caching.com ist ein bisschen. Wie soll ich das mal sagen? Du hast das verbockt, ich seit ein paar Tagen bei Terra Caching angemeldet bin. Da habe ich aber auch nicht angemeldet und bin immer noch nicht so richtig dazu gekommen, obwohl ich den Ansatz gar nicht so... Ich finde den Ansatz super. Mhm. Ich habe mich jetzt das erste Mal wirklich vor einer Woche oder vor 14 Tagen damit beschäftigt, weil ich es bei euch halt immer wieder gehört habe, die Frage. Und eigentlich immer mal wieder gucken wollte und dann doch wieder überall. Und dann irgendwann, ach Mensch, da wolltest du ja mal gucken und dann bin ich auch wirklich hängen geblieben. Ich finde das ganz interessant. Den Aufbau finde ich sehr schön, die Idee finde ich sehr schön. Ich komme noch nicht so richtig damit zurecht, muss ich sagen. Nee, ist ein bisschen. Ich habe jetzt meine Sponsoren gefunden, die mir aber nicht sagen. Das sind natürlich Fremde. Ich hatte auch so ein bisschen gehofft, weil man hat mir erklärt, in dem Moment, wo ich den Antrag stelle, wird das erstmal Homezone-mäßig immer weiter ausgedehnt, bis irgendjemand sich halt meldet. Genau. Ich habe gedacht, spätestens bei Depot, die wird es ja wohl hängen bleiben und dann hast du deinen ersten. Nee, dem war aber nicht so. Ich habe jetzt das Team Ludwigshafen. Ja, die haben sehr. Die wollte ich gerade sagen, die sind, glaube ich, fast schon Mitbetreiber mittlerweile. Genau, die sind sehr, bei fast sehr nett, sehr hilfsbereit gleich gewesen und so. Dann hat sich ein Team aus Belgien gemeldet und einer aus Deutschland, der mir gar nichts sagte, Wawu Team, irgendwas. Ich habe jetzt einfach mal Team Ludwigshafen und den Deutschen angeklickt, damit es weitergeht. Ja, klar. Ja, und jetzt muss ich halt gucken. Also ich hatte ein bisschen abgewartet, weil irgendwer, ich glaube sogar das Team Ludwigshafen, irgendwo verkündete, das war ja fast schon gestorben wohl, das hatte ich gar nicht so mitgekriegt. Jetzt ist das aber ein neuer Betreiber und die wollen wohl wirklich was machen. Ja, so formuliert er das. Den Eindruck habe ich auch. Und jetzt warte ich ehrlich gesagt, bevor ich jetzt anfange, mich ins Alte einzuarbeiten, was ich schon, ich finde die GUI sehr... Aber da warte ich jetzt drauf, was kommt. Da musst du auch wieder ein bisschen fahren. Ne? Also ich habe bei mir mal geguckt, der dichteste liegt, glaube ich, grob zwischen Bremen und Bremerhaven von mir aus. Also ich sag mal 40, 50 Kilometer müsste ich jetzt schon fahren, um den zu machen. Ja, ich habe einen in Hamburg und der nächste ist in Rothenburg oder so. Ja. Also auch so. Ja. Aber das würde ich sogar machen, wenn es sich denn lohnen würde. Ja, also, ich auch auf jeden Fall. Weil oder ich mache halt die Mindestansprüche, also 5 Kilometer muss schon laufen oder irgendwie sowas. Also das gefällt mir. Behalte das im Auge. Und ich behalte es auch im Auge. Mhm. Und dann gucken wir einfach mal. Okidoki. Aber wie gesagt, das sind immer nur zusätzliche Dinge. Bei mir. Ja, klar. Und dann, wie gesagt, im Mansi-Forum so ein bisschen, Open Caching, auch? Nee, gar nicht. Also beide nicht, ne? DE und dieses komische Missgeburt. Habe ich noch nicht mal drauf geguckt bislang. Nicht mal, wie es durch Twitter ging und sowas, der Neugierde wegen mal arm. Weil wenn ich dann nach Hause komme, habe ich es wieder vergessen. Mhm. Dann wird wieder drüber getwittert oder irgendwo geblockt. Dann denke ich wieder dran. Aber wenn ich dann selber wieder ist es wieder weg. Und das, denke ich, ist Zeichen genug. Das ist mir auch nicht wichtig. Möchte ich auch nicht. Ganz am Anfang, weil ich halt neu war, habe ich mich bei Open Caching mit angemeldet, aber nichts versteckt oder irgendwie dann zweigleisig loggen ging mir irgendwann auf den Geist. Und na, ich habe es gemacht, ich wollte die unterstützen. Ich habe auch tatsächlich drauf veröffentlicht, aber nee, irgendwann gefiel mir das nicht mehr so, als das anfing mit diesen komischen Google Maps Caches. Das bei uns konnte man das gut ausnutzen, wenn du FDF-Jäger gewesen bist, ne? Weil die waren da ja immer die gleichen Dosen irgendwie ruckzuck veröffentlicht, dann bist du hin, hast dich eingetragen und kaum sahen sie bei GCA, hast halt einen FDF gelockt. Ne? Ja, das geht hier auch. Also glaub mir, hier, ich kann dir hier vorne einen hochlegen, wenn du nach vorne gehst, stehen da schon drei. Also vergiss es. Also, hier in der Wurmsdorf geht ich das Ich war nie wieder. FDF-Jäger. Immer wenn es sich ergeben hat, dann war es so. Aber ich bin nie losgefahren. Einem Jahr möchte ich machen. Dafür fahre ich dann auch los. Ah, ja, doch. Den letzten habe ich, glaube ich, den Azoren gemacht. Aha, cool. Ja, und sowas, das macht auch nur durch Zufall. Dann, ich hatte das durch Zufall, zum Beispiel, wenn ich in Neumünster einen Kunden habe und weit weg von, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich stehe nicht nachts auf oder ich kriege nicht mal mehr Notifications oder irgendwas, will ich alles nicht mehr haben. Das kippt, glaube ich, im Moment ein bisschen. Also hier ist es immer noch so, Tradis, die können nachts um drei veröffentlicht werden, ich glaube, das ist um 5:00 der erste da mit absurdesten Begründungen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin da geil drauf, ja. Mein Gott, dann ist er das, weil es doch nicht schlimm. Aber wenn da ein Multi liegt, 2 bis 3 Tage. Mhm. Also die Zeiten haben sich echt geändert. Ja. So Multis, oder wo schon beisteht, du musst mehr als 2 Kilometer gehen, die liegen hier rum. Ja. Da geht, denk mal unsere Wasserspiele hier. Die sind wirklich, die Loks sind alle toll. Ja, wir haben Favoritenpunkte, alles gekriegt. Da haben wir echt auch Arbeit reingesteckt. Wird kaum gemacht. Mhm. Viel zu aufwendig. Ja. Das ist für die Leute, ne, das ist so anstrengend. Aber dann sollten wir die Hoffnung doch eher dahin bringen, nicht, dass die nach Mansis abwandern, sondern dass die echt ruckzuck wieder die Lust verlieren. Ich glaube auch, dass diese Schwemme des letzten halben Jahres, die wird wieder einbrechen. Es wird sicherlich beliebt bleiben und es werden noch viel mehr bleiben, als ihr das noch kennt. Aber ja, ich glaube, diesen High-End-Punkt, den haben wir, glaube ich, schon überschritten. Ich glaube, noch mehr kann es nicht werden. Egal, wer wo in die Werbung, in die Presse, in Volkshochschulkurse, in was weiß ich, was es bei uns alles gibt. Volkshochschulkurse. Ist hier ein schwieriges Gebiet, das lass mal lieber. Ja, okay. Du hattest ja an deinen kleinen T5er geschrieben, wenn das zu einfach ist, dann mach dir doch meinetwegen nachts und über Kopf baumeln. Ja, also man muss dazu sagen, das war ein Verarschungstief. Ich war das irgendwann mal. Wir hatten ja eine Zeit lang wirklich so dieses Elite-Gesülz. Und dann habe ich den in 2,50 Meter, ne? So drei Meter Höhe vielleicht gehängt. Der ist da ernsthaft hin, hat sich da nachts über Kopf mit dem Seil angehängt und hat ihn dann so gelockt. Das fand ich cool. Okay, das hat Stil, ja. Ja, C.A. Stern war schon immer einer, der dann auch wirklich Humor für sowas hat. Das kann ich gar nicht anders sagen. Was mir gerade so auffällt, ne? Ich muss mal sehen, ich muss nachher den Feed aus dem Internet nehmen, weil ich irgendwann nie Rekord gedrückt habe auf diesem Gerät. Ah, das wird eine super Folge, glaube ich. Ich drücke jetzt nochmal Rekord, falls ich da noch... Ach nee, ist auch protected, kann ich gar nicht. Das hätte er mir mal vorhin sagen sollen, der Arsch. Ja, ist das super. Ich muss mal eben kurz was umschalten, dass wir wenigstens den Rest noch aufnehmen. Das finde ich ja geil. Ich sag ja, also völlig... Jetzt haben wir im Moment nichts zu hören. Jetzt müssten wir wieder zu hören sein. Das ist aber eine billige Nummer, das den Dosenfischern so nachzumachen. Ja, weißt du, was das Beste ist? Jetzt weiß ich, warum das nicht geklappt hat. Ich habe eine Kopie gemacht und auf der nehme ich normalerweise auf. Und ich habe letztes Mal mir die Einstellung gemerkt. Und jetzt habe ich diese Kopie leider auch gemacht. Und ich wusste nicht, dass er das Protected mitnimmt. Das ist natürlich unglücklich. Ja, das ist... wie scheiße doof kann man eigentlich sein. Ey. Das ist mir ja schon wieder echt peinlich. Egal. Ich glaube, er hier zeichnet auch irgendwie auf. Also ich müsste mir das von 1000 Mics holen können. Und zur Not fällt der halt aus für die downloaden. Das tut mir dann auch sehr leid. Das tut mir dann auch wirklich leid, aber was soll ich denn machen? So, erzähl mal was, frag mal das Nächste. Ich muss mal ein Protect rausnehmen. Geht bei dir der Trend weiter zum Genusscacher? Ja, definitiv. Was hältst du von Wettbewerbern wie zum Beispiel den Cacherton? Schwierige Frage. Mitmachen würde ich den nicht. Boah, jetzt nehmen wir auf. Ich gehe da hin, um zu schnacken und betrachte das Ganze wie ein Event und mag auch gerne dem Regentreiben zugucken, aber selber mitmachen, na. Muss man eben kurz was gucken. Also wettbewerbsmäßig hätte ich da überhaupt keine Lust zu. Muss man eben aufschreiben. Nach 40 Minuten nehmen wir jetzt auch auf. Hattest du schon mal als Cacher Kontakt mit Jägern, Förstern, der Polizei oder Ähnlichem? Ja, mit allen. Gleichzeitig? Nein, natürlich nicht. Der erste Kontakt war gleich der heftigste. Es gab in der Nähe von Osnabrück ein Lost Place, der sich nannte Rebhuhntunnel. Es war ein alter, stillgelegter Eisenbahntunnel, der eigentlich vergittert und vermauert sein sollte, der aber offen war. Und ich war wohl der Letzte, der vor der Polizei, halt im Locken stand. Und demnach war ich das, der das wohl aufgebrochen hat. Ich habe die haben richtig irgendwo meine Adresse hergekriegt, richtig Strafanzeige, Anhörung von der Kripo nach Osnabrück gefahren, habe dann natürlich die Owner informiert und die haben es dann auch noch bestätigt, hatte dann Glück, dass ich an wirklich freundliche Kriminalbeamte gekommen sind. Damals kannten die das noch nicht, denen habe ich das so ein bisschen grob erklärt und glaubten die mir dann wohl auch alles. Ja. Und der eine davon kennst du jetzt. Der ist danach angefangen und es ist auch nichts nachgekommen, aber das war gleich heftige Kontakt, den ich hatte. Jäger und Förster, weiß ich nicht mal, ob es wirklich einer war. Wir sind bei uns auf der Expedition Muna, das ist bei uns fast bei mir zu Hause, auch ein altes Militärgelände. mit diversen netten Stationen. Und da kam halt einer, der sich mächtig wichtig aufgespielt hat, weil wir halt gerade oben im Baum gesessen haben und vom Weg halt weg gewesen sind. Und der wollte uns dann vertreiben. Um des lieben Friedens willen haben wir dann auch abgebrochen und sind gefahren, sind dann aber zwei Tage später hin und haben den Satz zu Ende gemacht. Aber da weiß ich nicht mal, ob der echt war oder ob der sich aufgespielt hat, kann ich nicht sagen. Aber weil wenn er sich aufgespielt hat, dann sind es Jäger. Das habe ich letztens echt lernen dürfen. Ich glaube, in dem Fall war das jemand anders. Aber ich bin hier in der Nähe in eine Treibjagd tatsächlich gekommen. Oh, ja. Und zwar bin ich, das war Nachtcash, den ich morgens gemacht habe und bin 3 Kilometer gelaufen dafür. Und als wo ich geparkt habe, standen keine Schilder, als ich losging. Und dann irgendwann, kurz bevor dem Final, ich konnte den nicht mal zu Ende machen, überall, die kommen ja, das ist ja, als wenn da die GSG 9 einfällt. Da kommen lauter große Mercedes-Geländewagen, treffen sich im Wald, daraus steigen lauter schwerbäuchige Menschen aus. Das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das habe ich so gesehen. Und gleich der erste, ja, hier dürfen sie nicht mehr lang. Ich sage, mein Auto steht da hinten 3 Kilometer. Ich sage, genau da gehe ich jetzt hin. Ich sage, was weiß ich, was ich hier für eine Treibjagd mache. Ja, aber da dürfen sie nicht lange. Ich sage, naja, dann ist das halt Nötigung. Na gut, aber dann beeilen sie sich, wirklich. So lief das ab. Ja. 3 Kreuzungen weiter, hier dürfen sie nicht durch. Ja. Da habe ich gleich Nötigung gesagt, der ließ mich dann sofort laufen. Da kam ich auf den Parkplatz, der sagte, da kommen sie nicht mehr durch, da vorne ist jetzt schon gesperrt. Ich sage, wo soll ich denn sonst lang fahren? Ja, gar nicht, sie müssen jetzt bis Nachmittag hier bleiben. Dann habe ich das Handy rausgeholt, habe tatsächlich schon 110 auch eingetippt, ich hätte ihn auch angerufen. Ich sage, gut, dann rufen wir mal Polizei wegen Nötigung. Oh, sie können aber hier und dann überleben. Da hat er mir genau erklärt, wie ich da rauskomme. Also ehrlich, so 3 so eine Pupsgesichter, die sich da aufgeblasen haben, wie nur irgendwas. Mir ist das Ganze das nicht mehr wert. Ich reg mich nicht mehr auf, wenn die meinen, die müssen sich... Ja, aber ich will zu meinem Auto kommen. Ja, okay, das ist natürlich klar, wenn ich da meine Kiste irgendwo stehen habe, dann will ich da natürlich auch... Ich sollte außen rumlaufen, 8 Kilometer. Ich habe keine Lust mehr zu diskutieren vor Ort. Nee, oder womöglich denen das sogar zu erklären. Oder kommt doch an, wie nett sie sind, ja, sagen genau. wir mal so. Ja, das muss ich im Gespräch dann ergeben. Ja, und wenn mich jemand anflaxt, dann... Ich war früher mal ein Böser und dann hätten sie welche aufs Maul gekriegt, auf Deutsch gesagt, und das tue ich heute halt nicht mehr. Ja, das war schlecht in dem Wald, wenn ich mit 3 Mann mit der Knarre vor dir stehe, ist schon scheiße. Ja. Mir hätten nur noch ein Mountainbike gefehlt, da hätten sie mich sofort erschossen. Liest du denn eigentlich Cash-Listings, bevor du losziehst? Ja. Und noch so einer, das ist der zweite unangenehme Mensch, den ich definitiv, sogar Tradies und auch wenn es ganz lange völlig unwichtige Geschichten, ich lese sie, ja. Männer, er wird nicht rot dabei. Und ich drucke die auch aus. Internetausdrucker. Ich drucke Wikipedia aus, aber ich drucke Listings aus und habe im Auto einen Ordner mit meinen gelösten Mysteries mit Register und abgeheftet und... Ich kann vom 1. bis heute jeden Cash zu Hause nachvollziehen. Es wird alles nachgetragen, die Fotos werden archiviert. Ich bin, traut mir keine Sau zu, ich bin der Oberpingel. Gibt es die Cypherbehörde oder? Ja, ich kann dir das minutiös alles darlegen, wo ich an welcher. Unsere Akten können wir da einsehen. Ja. Das heißt nicht, dass mich jetzt jeder anruft und ich bin kein DJ. Ich stehe nicht im Pettertelefon. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Oh Gott, nee, das fehlt mir auch noch, dass mich irgendwelche Stellen anrufen. Lürk möchte zwischendurch wissen, ob wir die noch mitlesen. Ja, tun wir. Ja, wir versuchen es zumindest immer. Was macht der? Geht mit dem Notebook? Hast du uns beleidigt? Er geht mit dem Notebook nach draußen rauchen? Ja. Da würde ich als Nachbar wegziehen, glaube ich. Ja, aber da würde ich als Nachbar wegziehen, wenn ich da draußen einen mit einem Notebook neben meiner Haustür stehen habe. Das ist ja schon sehr seltsam. Nimm doch eine Kamera mit, eine Webcam. Der Nachbar ist relativ weit weg. Also okay, dann geht das. Wie lockst du Caches, die dir eigentlich nicht gefallen haben? Kurz. Nicht ganz kurz, also sprich 4 Buchstaben, Punkt oder ähnliches. es sind schon 1 bis 2 Sätze, aber wer mich ein bisschen kennt, kann dem entnehmen, dass er mir entweder egal war oder dass ich ihn schlecht fand. Aber nicht mit schlechten Worten sozusagen? Möglichst nicht, das ist äußerst selten. Ja, wenn ich jetzt sage, versuche also, ich auch, höre ich da draußen alle lachen, aber mittlerweile gebe ich mir Mühe. Ich glaube einmal, weil ich den wirklich, mein mittlerer Sohn wollte dort den FDF machen, der ist erstmal mit dem Fahrrad hingefahren und war dann direkt an der Bundesstraße in einer unübersichtlichen Kurve, im Kletterbaum, wo man über die Leitplanke und die Verkehrsschilder auf den Baum sollte. Ja, geht gar nicht. Der kam nach Hause und sagte, Papa, den konnte ich nicht machen, das war mir zu gefährlich. Dann ist meine Frau mit ihm dann nochmal hingefahren, um zu gucken. Und die kam auch wieder und sagt, das geht gar nicht. Da habe ich mal ein SBA gelockt. Das war bislang das Einzige, wo ich wirklich SBA ist sowieso immer so. Ja. Da wünsche ich mir eher so einen Knopf über Open Caching. Ja. Melde den Cache fertig und nicht dieses öffentliche Bloßstellen. Ja, aber das war für mich so die einzige Möglichkeit, da wirklich das Ding. Ja. war für mich einfach zu gefährlich. Ja, aber und trotzdem ist das SBA andere, immer so. Ich hätte das wahrscheinlich nicht freigegeben gekriegt. Und das Ding war also nichts für Kinder. Und wäre nicht mein Sohn, vielleicht wäre der Nächste dann drauf. Und ja, wenn dann was passiert wäre, das ging für mich keine nicht. Frage. Aber ansonsten halte ich mich schon zurück und schreibe kurz und freundlich. Ja. Wie reagierst du denn, wenn dein eigener Cash kritisiert wird? Na, scheiße. Ja, ne? Auf selbst wenn ich recht habe, ist das scheiße. Ja, natürlich. Will das irgendjemand hören? Ja, ich will weiß. Ich von meinem Chef hören, da hast du Mist gebaut. Will ich von meiner Frau hören, da hast du das schon wieder vergessen. Ja, ich weiß, was du meinst. Will ich bei meinen Loks auch nicht hören. Mach die Tür zu, Heike hört das auch so. Ich will das nicht. Ich will schöne Loks, ich will lange Loks und will ich. Ja, kann ich verstehen. Und ich habe sicherlich Dosen, die auch keinen schönen Lok wert sind. Aber also mit kurzen Loks hätte ich noch nicht mal so das Problem, aber mit diesem Gesülz, vor allem, wenn das so losgeht. Ich habe eingelegt Lost Place und habe dazu geschrieben, dass da halt Lost Place ist. Da lagen ein paar Mauerreste und sowas rum. Ah ja, das hast du schon mal im Auge. Oh, jeder zweite war dann. Weiß ich nicht. Ich bin aber auch sowieso überempfindlich. Das liegt mehr an mir als an anderen. Nee, aber also egal, wer mich hört und wer meine Dosen sucht, ich möchte ehrliche Loks. Ich möchte eigentlich ehrliche, auch, nette Loks. Wenn jemand sagt, ist scheiße, dann wird da ja was dran sein, wenn das denn dann begründet. Ja, klar. Ja? Weißt du, ich bin ja nun auch Mystery-Fan und wenn mich jemand anmeldet und sagt, ich habe keinen Bock auf dein scheiß Rätsel, schick mir mal die Koordinaten, der kriegt eine passende Antwort. Ach so, schade, der soll dann Golf spielen gehen oder ähnliches. Aber ich habe im Moment habe ich so ein Mädel, die sich gerade an Mysteries rantraut, auch noch nicht so lange dabei ist, nicht so viel Erfahrung hat, die mailt fast jeden Abend, sehr freundlich. Die kriegen immer einen kleinen Schubs, Hilfe. Ich lebe von den Loks. Ich lege die Dosen ja nicht, damit die keiner findet. Sondern ja, das ist sowieso immer so. Und meine schweren Mysteries, da laufen unsere Leute durch. Dann hast du da 10, 15 Loks in relativ kurzer Zeit. Und dann sind die tot. Dann kannst du die eigentlich abräumen. Und davon habe ich nicht. Und wenn mich dann jemand vernünftig fragt, dann kriegt er auch Hilfe. Die sich untereinander kennen, haben sich dann ausgetauscht. Ja, ja, das ist nicht so völlig unbekannt, glaube ich. Nein, das ist ja überall, egal welche Gegend und welche Region, das wird überall gemacht, dass wir es nicht vermeiden können. Ich selber habe das auch schon gemacht, ganz völlig außer Frage, wenn ich nicht weitergekommen bin oder ein Rätsel gelöst habe und an einer Final-Dose das Ding nicht finde, habe ich auch schon telefoniert. Das ist völlig okay für mich. Man kann das ja oder auch. Oder ganz schwer, dass ich noch Leute anrufe, ich sage, du bist doch in Grafikbearbeitung, gib mir mal eben, du kommst da eh nicht hin, ich fahre aber dahin, weil ich da einen Kunden habe. Ja, aber das ist ja auch eine Ansichtssache. Ich sag mal so, es gibt immer eine einzige Regel, du musst im Logbuch stehen. Genau. Und so, und wenn, wenn einer meint, ich hole mir jetzt alle Koordinaten vor irgendwo, ja, dann hat er das auch gelöst. Ja. Da hat er ja einen gefunden, der ihn das verraten hat. Genau, wie er daran also von daher, der hat das Rätsel gelöst, weil er die Koordinate gekriegt hat. Da bin ich also auch ziemlich schmerzbefreit. Ich hole mir mittlerweile keine Mysteries mehr und dann habe ich meine Ruhe. Also von daher stellt sich das Problem Gott sei Dank nicht. Nee. Bist dran, ich, du? Du bist dran. Wie hältst du es mit Telefonjokern? Ich benutze sie. Ich werde relativ häufig angerufen, kann aber meistens vor Ort wenig sagen. Wenn die Zeit haben und ich kann zu Hause am PC und meine pingelig geführte Buchhaltung aufrufen, kann ich jedem helfen. Ja, jetzt GSAK denen, haben müssen. Ja, können wir auch noch drauf kommen. Ich bin für solche Dinge ja zudem nicht. Hast du Geo? Das Problem. Nein, ich habe ein iPhone und benutze eigentlich nur die Geocaching-App da drauf, weil das für mich praktisch ist. Ich bin irgendwo, ich habe einen Moment Zeit, nächster Termin erst in einer halben Stunde, ich brauche nicht nach McDonald's, ich brauche keine Bildzeitung, Umkreissuche, da liegt was, egal was es ist, das kannst zwei, du, das, drei oder so. Das kannst du mit dem Georg auch machen, aber bei Georg hast du den Vorteil, dass du dir sozusagen deine Found-Datenbank einfach aufladen kannst und wenn mich unterwegs dann anruft, dann brauche ich nur reingucken und kann ihm direkt helfen. Wie gesagt, ich habe meine Ordner, ich habe meine Zettel und wenn ich da eine Tour plane, dann mache ich das wirklich, ich gucke mir die an und ich mache auch nichts mit Routenplanung und sowas, also ich bin da voll altmodisch und vielleicht... Das wird keiner verstehen, aber ich finde alles toll, aber ich kann nichts. Das mache ich tatsächlich auch. Ich kann nichts, ich bin zu blöde, ich würde super gerne viel mehr selber podcasten, ich bin zu blöd, die Programme dafür zu benutzen, zu schneiden. Das üben wir, Und solche Sachen da. Du siehst ja, wir sind so doof und nehmen nicht mal auf. Ja, genau. Das kann ich, aber meins kannst du nicht anhören, weil Minute, das übersteuert ist und so. In Minute 40 fangen wir an aufzunehmen, also von daher sind wir auch nicht viel besser. Aber bei mir ist immer die Prämisse, egal was ich mache, mir muss das Spaß machen. Und wenn da andere dann nicht so gut finden, was ich mache, ja, dann sollen sie mich wegschalten. Ne? Ich will die nicht heiraten. Ich freue mich über jeden Kontakt, der mich leiden macht, aber wer mich nicht leiden macht, dann ist das. Also beim Podcast fing auch einer, ganz am Anfang fing einer, hattest du die überhaupt gelesen oder hatte ich die ja schon gelöscht? Einer fing mal an rumzuhupen mit dem Kommentar, wo du merktest, das war ein reiner Troll. Also was ich angeblich beim Lehr aufs Cerberus, hätte ich nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe jetzt mal gefragt, woher will er eigentlich wissen, was ich erreichen wollte. Ich wollte einfach vom Lehr aufs Cerberus berichten. Ja. Und habe das lösche ich weg. Ich habe da keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Von mir aus nennt das Zensur oder was weiß ich, ist mir doch egal. Ich will meine Ruhe haben. Wenn die den Podcast nicht hören wollen, sollen sie nicht hören. Ja, genau. Und wenn irgendwann wir nur noch 5 Zuhörer haben, dann machen wir es für die 5 nur noch. Mein Gott, das ist, das sehe ich ähnlich. Du hast das selber mal irgendwann gesagt, wenn ich weiß aber nicht mehr, wo das war, das ist mir aber irgendwie im Gedächtnis geblieben, dass wenn jemand der Meinung ist, er hat was zu schreiben oder was zu lesen, einfach machen. Und wenn er seine Fans findet, ist es gut. Eben. Und wenn er keine findet, hört er entweder auf oder macht er sich alleine. Das ergibt sich von ganz alleine. Genau. Und das habe ich eigentlich so ein bisschen übernommen. Das war für mich so ein bisschen, dann machst du das eigentlich. Ich war schon mal dabei, ich wollte den Blog einstellen, weil ich irgendwie, Kommentare sind ja wie Log-Einträge. Wenn du Log-Einträge beim Cash kriegst, freust du dich. Kommentare kriegst du keine. Mit Kommentaren kriegen wir auch nicht. Die sollen doch sagen, lass mich in Ruhe oder hör auf, so einen Scheiß zu schreiben oder irgendwas. Aber es kommt ja überhaupt nichts. Ganz, ganz selten halt nur. Ne? Muss man einmal zwischendurch sagen, Lirk ist kein Problem. Dieses 1000 Mic nimmt es auch mit auf. Ich hoffe, dass ich das dann später als Podcast reinstellen kann. Irgendwas schnippeln wir da schon zusammen. Das ist halt, wenn Amateure dabei gehen, ich sag's dir. So, wo sind wir? Die Challenges machen wir am Ende, da kommen wir nochmal extra gesondert zu. Was hältst du denn von T5 an? So Klettern, Tauchen? Also ich habe alle schon gemacht. Tauchen auch schon? Ja. Ich habe auch eine professionelle Tauchausbildung und habe auch schon als Tauchlehrer im Ausland gearbeitet. Ja, okay, dann. Und habe das alles schon mal gemacht. Geklettert bin ich eigentlich auch. Ich habe Höhenangst, panische Höhenangst, habe aber durch Stein, dem ich super viel zu verdanken habe, der an 80 Meter Abseilwänden damals bei, wie hieß denn das Ding noch bei uns da in Rotenburg, da dieses, was jetzt auch zu ist. Ibia Challenge, da gab es ja diese Abseilwand, das war mein allererster Abseil. Glaub mir, die kenne ich fast in die Hose gemacht, aber Stein hat eine super beruhigende Art, der weiß, wovon er redet. Da fühlte ich mich so in sicheren Händen, dass ich echt mit dem Ködel alles gemacht habe, was der mir gesagt hat. Wohl war mir dabei nie bei. Diese Kletterdinger finde ich, es gibt sicherlich anspruchsvolle. Aber ich finde es völlig dämlich, mit dem Auto unter den Baum zu fahren, Seil reinzuschmeißen, hochzuklettern, zu loggen, wieder runterzufahren. Ich habe einen T5er mehr. Da ist ein 20 Kilometer Wandermulti mit 30 Stationen, der nur 2,2 hat, meinetwegen. Für mich anspruchsvoller als ein normaler Baum. Obwohl, sagen wir mal so, also wir machen genau das mit den Bäumen und haben da trotzdem Spaß dran. Weil wir dann natürlich, ja immer, das will ich auch nicht in Frage stellen. Nein, ich meine jetzt nur, weil wir zum Beispiel eine ganz andere Herangehensart haben. Wir können ja nur bis zu, mittlerweile können wir ja 20 Meter, aber mit der Strickleiter hast du da immer deinen Spaß und kannst nicht mehr als eine vertikale Leitplanke machen. Alles, was so ein bisschen am Ast nach außen hängt, war's dann. Da brauchen wir nicht hoch. Ich habe da auch nicht, wenn die anderen mitsehen, ich werde ja oft gefragt, willst du nochmal mitkommen, weil ganz alleine mache ich es einfach nicht, weil ich zu unsicher bin. Nee, das kannst du auch nicht. Weil ich genug Erfahrung habe. So die ganz leichten, ich sag mal so bis 10 Meter, wo wirklich ich am nur hoch mit dem Stein. Ja, nee, bis 10 Meter ist ja auch so gerade. Die Dinger mache ich halt, aber so die ganz, da habe ich Dragon, da habe ich Stein, wenn ich wirklich mal mitgehe, aber ich habe auch nicht mehr so die Lust. Obwohl Ibea ist cool. Also, das ist aber ja auch die Mischung. Da ging mir, glaub mir auch die Düse. Also bei mir ist dieses Ding gebrochen hier, beim Leer auf Cerberus ja halt die Station. Ja, die kannst du mit Leiter, die haben wir mit Leiter gemacht. Ja, wir nicht. Wir sind schön mit Seil von innen hoch und über die Kante und mit Räuberleiter auf der ersten Ebene um auf die zweite. Also das war ganz spektakulär. Zwei Leute, die sicher am Klettern sind, dann so einen dicken 120 Kilo Sack da irgendwie mit hochzukriegen. Also würde auch immer nur einen... Also ich scheiß mich jedes Mal, sag ich dir ganz ehrlich. Wir beide machen es ja alleine, aber... Ja, da kann auch nicht so ganz so viel passieren mit der Leiter, weil wir eine Sicherung mittlerweile benutzen. Haben wir am Anfang nicht. Oh Gott, da haben wir auch... Ist ja egal, aber nicht auf Ibia. Und ansonsten bin ich auch froh. Also bei Ibia, gerade bei Ibia, beim zweiten Mal ist mir tatsächlich dieser Chinch, oder wie der heißt, gebrochen. Und dann hing ich da, dann hing erstmal gar nichts mehr. Und dann war ich auch froh, dass wir Pixel dabei hatten. Ja. Der ist ja da irgendwie so professioneller Feuerwehrrettungsmann. Und er sah erst ein bisschen komisch aus, da wurde ich auch komisch. Aber dann sah man so ein Gesicht, das so... Oh, da habe ich auch was Nettes. Wir waren im Deister, glaube ich, oder im Eat oder so. Zum Glück war Stein mit. Es erwartete uns eine 80 Meter fast senkrechte Abseilwand. Und erstmal den Berg hoch und das ganze Gelumpe schleppen und so von Meter zu Meter wurde mir immer komischer. Und ist mir ganz egal, ob die alle denken, du bist ein Feigling und Stein mit seiner beruhigenden Art und du machst das schon und wirklich und... wenn ich nach vorne hingehe und runter gucke, ist für mich vorbei. Ich muss mich also schon einseilen, alles fertig haben, rückwärts bis zur Kante gehen und mich dann quasi drauf verlassen, reinkippen lassen und dann abseilen. Und dann ist es auch kein Problem für mich. Aber in dem Moment, Stein hält mich und erklärt mir alles, und in dem Moment, wo ich hinten reinfalle, geht sein Handy. Und was hat er als Melodie? Spiel mir das Lied vom Tod. Und dann telefoniert er in aller Ruhe, lässt mich los, lässt mich da am Seil hängen und ich hing da. Ja, hängst du fest. Ja, aber glaub es mir, das war ein Albtraum für mich. Also was hilft? Diese Melodie von seinem Handy, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Also was hilft, ist immer, alles wird gut, frag mal die Deichgräfin. Ja, okay. Die hatten wir mit und die bei Ibia, und ich glaube, die hatte schon Angst, bevor wir überhaupt losgegangen sind, weil sie wusste, sie muss da irgendwann runter. Das war das erste Mal, sie sich abgeseilt hat. Ja. Pixel hat sie runtergelassen und du hörtest mal, alles wird gut, alles gut, alles wird gut. Oh, das war so niedlich. Ja. Aber sie ist da runter, sie hat den Mut gehabt, also muss ich sagen. Also diese Kombination so, wo man mal irgendwo raufklettern muss und Lost Places halt. Ich habe weniger Probleme mit ganz engen Röhren, mich irgendwo unten reinzuzwängen, mich dreckig zu machen, nass zu machen. Ja, dafür für das Röhren liegt mir also mehr als eben halt dieses in die Höhe. Für Röhren habe ich Heike immer. Die ist klein und wendig. So, weiter. Was hältst du von Dockbedingungen? Wie sie mal gab. Ich fand die schön. Es wurden sicherlich, ich weiß, dass ihr immer wieder das gleiche Beispiel bringt, und ich kann auch sagen, dass Nightfly das damals anders meinte, mit brauner Farbe im Gesicht und hin und her, und das war schon eine heftige Nummer. So, was heißt anders meinte? Ich weiß es von einem aus Hamburg, hat er klar das Lock gelöscht, weil er sich nicht braun angemalt hat. Ja, also er meint es genau. Aber es war schon nicht politisch gemeint, das, was ihm grundsätzlich unterhält. Ja, okay, dass das danach ausartet, ist ja normal. Mit grüner Farbe als Alien hätte keine Sau was davon gemacht. Mhm. Ne? Das ist stimmt, dumm gelaufen. Gebe ich dir absolut das recht. Das ist einfach dumm gelaufen. Und es gab sicherlich auch welche, die ich völlig bescheuert finde. Aber grundsätzlich, wenn sie nett gemacht sind, doch, warum nicht? Ja, aber dann braucht es ja keine Bedingungen sein. Ich sag mal so, wie bei der Walddusche würde ich nicht mal auf den Gedanken kommen, ohne Foto das zu machen. Ganz im Gegenteil, wenn der Owner wirklich eine Lockbedingung stellt, die ich als sinnvoll erachte, dann bemühe ich mich, die zu erfüllen, weil mein Gott, dann hat das was. Das tue ich aber immer noch. Also wenn was drinsteht, Fotos dürfen nicht mehr gefordert, beim Earth Cache ohne Foto ist für mich undenkbar. Nee, also das finde ich auch, da fehlt dann was. Also da fehlt irgendwie was, Ich muss ja nicht unbedingt mit drauf sein, aber ich habe ja nun ein Tattoo auf der Hand, und wenn ich damit mein GPS halte, weiß jeder, das kann nur der Teufel. Na, den Nachteil, den ich dabei immer habe, ist immer, dass da geht das dann wieder mit dem Menschlichen los. Wir sind auf Teneriffa bei dem El Gordo heißt der, ein virtueller, wo du drei Buchstaben finden sollst, die in Beton eingegossen sind. Dann habe ich drei Buchstaben gefunden, mail die hin, und sie sagt, nee, das sind die falschen. Okay, wir haben da wirklich lange gesucht, bis wir an den Koordinaten überhaupt welche gefunden haben. Und da habe ich echt noch höflich zugeschrieben. Da waren aber die drei in den Beton eingegossen, und das ist ja dann okay. Wo ich nur sauer wurde, weil sie mir so nach dem Motto schrieb, das war ein Mädel. Ja, das kann man gar nicht verwechseln. Ja, sowas ist nicht schön. Dann hat sie auch eine entsprechende Antwort gekriegt. Ja, das ist nicht schön. Dann wurde sie böse. Und sowas. Ja, genau. Und dann habe ich Sobo nochmal angemeldet. Ich sage, sag mal, ich will den gar nicht mehr loggen, weil da waren wir mit unseren Mail hin und her schon so weit, dass sie mit Sicherheit mein Log sowieso gelöscht hätte. Und Sobo sagte, ja, wir haben auch erst die Falschen. Drei Leute habe ich gefragt. Alle drei haben gesagt, ja, wir haben auch erst die Falschen. Aber das war der typische Owner, der auf jeden Fall recht hat, egal was da kommt. Da lasse ich nicht mehr drauf rein, da habe ich keine Lust. Ja, aber dann merke, dass entgleist in diese Richtung. Ja, dann bin ich aber froh, wenn es eben keine Logbedingungen gibt, dann habe ich auch, zur Not logge ich das Ding als Fake. Also man kann ja auch Found loggen, GPX ziehen, danach auf Not ändern, und dann habe ich es in der GSAK als Found. Also ich führe meine Founds noch selber, das geht keinem was an, was ich da mache. Ja. Von daher. Aber die Logbedingungen finde ich immer so gar nicht mal schlecht, wie du das auch sagst, wenn die passen und so, aber es ist immer so ein Punkt für Streit. Ja. Das ist immer das Schwierige. Naja gut, wir haben sie auch im Moment keine, also von daher. Ach, jetzt kommt ja der Traum. Was hältst du denn von einem Verein oder irgendeine Form von Ansprechpartner? Wird ja immer wieder in letzter Zeit auch gerade so aufgebracht. Ich sag das mal ganz salopp. Wenn ich gezwungen werde, dieses Hobby weiterhin auszuführen, nur wenn ich einem Verein beitreten muss, war es was für mich. Das wäre die nächste Frage, ob du dich den Regeln beugen würdest. Ich beuge mich eigentlich seit 52 Jahren keinen Regeln. Ja, das sehe ich auch. Das werde ich beim Geocachen auf Garantie nicht mit anfangen. Auf Garantie nicht. Es gibt gewisse Dinge, denen ich mich beugen muss. Widerwillig. Coins ist da ein ganz heikles Thema. Warum darf ich meine Nummer nicht virtuell irgendjemandem anbieten, auch wenn er sie nicht in der Hand hatte? warum wird die gesperrt, obwohl ich die bezahlt habe? Das ist mein Eigentum. Ja, mit dem Kauf habe ich die erworben. Und da würde ich auch richtig Welle machen. Wenn sie mir, ich mache das ja nun regelmäßig. Mhm. Ich als Kleinigkeit werfe ich eine Nummer irgendwo in den Raum, weil ich weiß, die Leute haben Spaß dran. Oder so wie ich, bekennende Icon-Sammler sind und sich dann freuen, wenn sie halt auch meine, die niemals mehr auf Wanderschaft gehen, sondern die in der Vitrine stehen. Aber discoverst du auch TBs? Ja. Was, wozu das? Weil das in der Statistik dich in den Badges nach vorne bringt. Wenn du so und so viele TBs hast, hast du die Chance, wieder einen höheren Badge zu bekommen. Ich gestehe, das wusste ich nicht. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wieso man TBs discover. Also bei Coins also haben wir irgendwann mal. Wenn ich die irgendwann mal voll habe, die man braucht, ich weiß nicht, für den höchsten Level, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 150 muss ich dann halt gehabt haben, dann werde ich es auch nicht mehr machen. Ich habe allerdings auch noch Spaß daran, die Aufgaben zu erfüllen. Ich probiere wirklich, wenn ich es irgendwie einrichten kann, und ich nehme es raus und ich sehe, dass die irgendeine Aufgabe haben. Ich habe keinen Bock auf große nasse Plüschtiere, wo ein TB ist, wo der reinpasst. Also ja, nehme ich auch nicht mit. Bin dann aber so frech, fotografiere die Nummer und logge ihn dann halt als Discover-Log. Das tue ich dann schon, weil ich halt scharf auf diese... Also frech ist das gar nicht. Ich habe mich bis an USA gewandt, weil ich das nicht wollte, Discover, weil ich das auch zugeschrieben hatte und trotzdem welche gemacht haben. Die haben ja klar gesagt, musst du zulassen. Mhm. Seitdem lasse ich es zu. Wenn das die Regel ist, ist das die Regel, ist das okay. Ich habe es noch nie verstanden. Bei Coins habe ich es verstanden mit den, was du sagst, mit den Icons. Das habe ich nachvollziehen können. Ja. Bei TBs ist... Also das tue ich nur für mich, für meine persönliche... Ja, okay, für die Badges. Ich veröffentliche die ja auch nicht mehr. Früher hatte ich die natürlich auch auf dem Profil und alles drauf. Und das mache ich jetzt mittlerweile auch nur noch für mich. Habe ich halt Spaß dran. Mhm. Das sind so meine kleinen Tagesziele. Sei es denn, einige füllen Landkreise. Ja, okay, klar. Das Projekt 366 und das habe ich fast alles im ersten Jahr voll gehabt irgendwie, weil das war nun auch ein Schaltjahr, da gab es den 29. Februar schon und irgendwie hatte ich das alles fertig. Und Landkreise sind für mich utopisch, auch wenn ich viel rumkomme, aber Süddeutschland werde ich niemals vollkriegen, das ist ganz klar. Und das Moment ist eben halt so, diese Badges für mich nach vorne zu bringen, was Coins und TBs angeht. Also da fehlt mir auch dann... Jetzt hat sich gerade einer aufgeregt, hat mir einen Log bei einer Coin gelöscht. Ja, habe ich viel gelesen. Ist wahrscheinlich meine religiöse Einstellung nicht so gut angekommen, kann ich mit leben, letztendlich ist es mir egal. Ja. Auf der anderen Seite ärgert es mich doch, weil ich das Icon noch nicht hatte, aber irgendwann ich finde es vielleicht schwachsinnig, aber ich kann es verstehen. Ja, ich auch. Also ich würde seine, natürlich, das nur so machen. Natürlich, aber die Abwicklung fand ich scheiße. Ja, es ging mir nur darum, wenn der mich angemeldet hätte. Ich bin irgendwie nicht so deiner Meinung und ich finde das bei mir nicht so schön. Ich logge mit einem Christenfisch. Und du mit dem Schädel, könntest du das ändern? Es ist schon völlig außer Frage. Hätte ich einfach gelöscht und hätte dann nur Danke fürs Discovern geschrieben, wenn ihn das glücklicher macht. Es ist schon sehr spießig. Ja, das fand ich einfach nur doof. Diese Umgangsart letztendlich. Ich lese gerade, es geht übrigens nicht die ganze Nacht. Was ich gut finde, ist, davor steht, wir schreiben ja mit. Das heißt, kriegen wir nachher eine Abschrift und dann müssen wir das nochmal einsprechen, diese ersten 40 Minuten. Okay, die Zeitweise aktuell können wir heute, glaube ich, also mit den LPCs, das müssen wir sowieso mal sehen, ob wir die Frage mal ganz rausnehmen, ob es mit LPCs weitergeht oder nicht. Ich meine, da ist die Meinung sowieso bei den meisten relativ eindeutig, dass das weniger wird. Auf Dauer werden die nicht überleben, glaube ich. Ich glaube, es wird sich in kürzester Zeit irgendwas tun. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja viele Dinge im Gespräch, ob es eine extra Plattform geben wird, ob es gibt ja jede Menge Geheimplattformen. Ja, aber dieses Gefasel von Geheimplattformen, dann verrät man es im nächsten wieder und eigentlich wandern die so von Düne zu Düne. Es gibt schon auch andere. Ja, aber die meisten wollen den Punkt haben und wenn das nicht bei GC.com gelistet ist, dann brauchen sie nicht mehr eine Geheimplattform machen. Dann kannst du, glaube ich, eine öffentliche machen. Doch, das sind, glaube ich, andere, die loggen schon lange nicht mehr der Punkte wegen, die wollen echt den Kick haben. Ja, aber die sind dann auch eigentlich... Die gehen aber weniger wegen dem Cash, glaube ich, los. Die wollen den Lost Place tatsächlich. Ich glaube, die Frage, die wir... Viel wird auch der Mut verlassen. Ich bin mittlerweile auch wesentlich vorsichtiger. Was ich also als Halbseiden empfinde, ob ich auch wirklich hingehe. Meine Kinder nehme ich gar nicht mehr mit. Auch wenn es gibt ja harmlose Lost Places, wo man sie mitnehmen kann. Ja, tue ich schon gar nicht mehr. Es gibt auch unter 10-jährige Kinder auf Lost Places. Ja, das ist so eine... Ja. Da will ich mich jetzt aber nicht zu äußern. Wir haben keine Kinder. Da halte ich mich lieber raus, glaube ich. Was haben wir denn noch so? Ja, genau, das ist nochmal so die letzte von den allgemeinen Fragen. Die Palette, so unter diesem Begriff Geocaching, habe ich so das Gefühl, wird langsam viel zu groß. Es wird irgendwie, glaube ich, alles Geocaching genannt, oder wie siehst du das? Oder ich habe manchmal das Gefühl, es passt nicht mehr alles unter einen Rahmen, was da im Moment abläuft. Sehe ich eigentlich auch ähnlich. Das ist, erstens mal ist es grundsätzlich viel zu viel. Ja. Irgendwie, ich weiß aber nicht, wie man das regeln oder steuern sollte. Keine Ahnung. Wenn man selber Neuling ist, sieht man das mit anderen. Ich fühle mich immer noch nicht als alten Hasen. Ich bin zwar relativ bekannt, aber wirklich, ich habe Erfahrung, ich sag mal, einmal querbeet durch das, was angeboten wird. Aber so dieses ganze, ja, euch alten Hasen, die ich immer noch bewundere. Oh. Ja, wirklich bewundere. Der Silberrücken. Aber nicht für das ihr 7.500 oder 10.000 oder 15.000 Punkte habt. Dass wir diesen silbernen Rücken haben. Dass ihr wirklich den Ursprung und dieses wirklich der Sinn des Spieles von Anfang an, wie es gewachsen ist und das Wachsen mitzuerleben, das hätte ich gerne gemacht. Ja, die Frage ist immer, ob der Sinn so wirklich der ist noch. Das heißt, die Frage ist natürlich auch, muss das überhaupt der Sinn bleiben? Oder ist das eigentlich eine Abstimmung mit den Füßen, dass Power Trails eigentlich das sinnvolle Cachen im Moment sind? Das geht jetzt nicht mir so, das ist nicht meine Meinung. Nee, aber 40% der Leute sehen das, glaube ich, so. Ja, und dann muss man auch mal langsam überlegen, ja, ob einem das passt oder nicht. Man kann ja aufhören. Du wirst ja anhand deiner Punkte gemessen, habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Absolut. Aber auch so. Ich werde das nie vergessen. So Spuchtfink wurde mir vorgestellt. Damals war er irgendwie Platz 1 oder Platz 2 mit damals schon über 10.000 Pfunden. Du bist Spuchtfink? So richtig so. Wow. Ja, wobei das aber nachgelassen hat. Also das merkst du jetzt schon so. Weil es auch so einfach geworden ist. Ich wollte gerade sagen, die Leute haben alle so viel. Ich will damit nur sagen, auch ich, wie ich damals neu war, das war, was die Dosenfischer im Lied beschrieben haben, das war Ehrfurcht. Ja. Ich hätte mich gar nicht getraut, weißt du. Ich hatte nun Glück, dass viele mich an die Hand genommen haben und mach mal und das passt schon bei dir. Und sonst von alleine hätte ich wesentlich länger gebraucht, überhaupt irgendwas anzufangen. Ja, klar. Ne? So im Stillen suchen und bloß nichts verkehrt machen und lieber dreimal fragen. Und das kenne ich auch noch, ja. Ich habe Tammo mit Sicherheit viele schlaflose Nächte bereitet, weil ich so viel dummes Zeug gefragt. Aber der hat immer wieder und geholfen und also... Dann haben wir nochmal ein Teilthema, obwohl so tief wollen wir auch nicht reingehen, aber du bist jetzt mal der Erste, der mal ein paar Challenges gemacht hat. Ja. Ich klicke jetzt doch nicht drauf rum. Ich wollte das erst machen und hier suchen. Ein paar davon lasen sich jetzt nicht wirklich... Also ich habe gestern zufällig einen gefunden, der hatte sage und schreibe 139 in seinem Profil stehen. Da konnte ich natürlich nicht... Nee, ich meine jetzt aber zum Beispiel, eine hieß Be on a Ship oder sowas. Ja, genau. Da musst du auf dem Schiff stehen und das war's? Oder? Und das war's. Ja, aber du musst auch nur einen Frosch küssen und das war's. Ja, aber das war ja Betrug. Erstmal kam, das war der Erste, ja, der rauskam. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich das ja auch, damit wir uns noch eine Runde aufregen können. Ja, aber warum wurde meiner denn nach 10 Minuten zugemacht? Aber warum soll ich mich denn aufregen? Weil meiner zugemacht wurde. Ich steck den Finger ins rechte Nasenloch. Und bevor ich steck den Finger ins linke Nasenloch veröffentlichen konnte, hatten sie mir den ersten schon zugemacht. Ja, aber du hast da ja nicht den Bezug zum Geocaching hergestellt. Ach, aber der Frosch ist immerhin, ja natürlich, das ist immerhin die Symbolfigur beim Geocaching. Nee, das ist ein Frosch mit dem Penis auf dem Kopf. Das ist ganz egal. Das war sicherlich die Assoziation, die sehen wollten, dass du... Ach so, echt, meinst du das? Natürlich habe ich das so empfunden. Da wäre ich gleich der Frosch ist das obere Sinnbild für Geocaching und indem ich diese Figur küsse, zeige ich, dass ich Geocaching liebe. Ja, ganz ehrlich, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also ich hab mich echt gefragt, was soll denn Kisse Frog, das Kiss My Ass. Ich dir ganz ehrlich was sagen, du kannst mich jetzt verurteilen, ich fand das cool. Warum denn nicht? Ich bin erstmal ins Kinderzimmer, habe meinen Sohn den Frosch geklaut, habe das Ding geküsst, habe mich fotografiert und eingestellt und hatte meine erste Challenge. Ja, warum denn nicht? Im Kinderzimmer soll das scheiße. Die Dinger werden angeboten. Ich fand es auch scheiße, wie es am Anfang war mit den Punkten dazuzählen. Das fand ich doof. Das fand ich ja wohl am geilsten. Ja, weiß ich alle auch. Erst alle, ist doch nicht so schlimm. Ja, ja. Das gibt auch Punkte. Das geht gar nicht. Also da habe ich auch drüber geschmunzelt. Mir persönlich wäre es mittlerweile egal. Am Anfang habe ich mich darüber auch aufgeregt. Du, die hätten die Punkte alles vergeben können. Aber ich will den Scheiß nicht in meinem Profil haben, wenn ich gar keinen gemacht habe. Das haben sie ja alles nachträglich gemacht. Ja. Und plötzlich hatte ich diesen Kack-Challenge da drin. Ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, die bieten das an. Warum soll ich es da nicht machen? Weil das scheiße ist. Für dich ist das scheiße. Für dich ist ein schwarzes T-Shirt schick, ich finde schwarz scheiße, weil ich nur rot habe. Ja, aber das ist alles eine Einstellungssache. Ich sage ja, ich habe die Dinger auch gar nicht niedergemetzelt. Du, irgendwann war ich 3 Tage krank. Ja, was machst du denn jetzt? Da habe ich mir alle Challenges rausgesucht, die Worldwides, die ich irgendwie mit irgendwelchen alten Bildern, die ich noch hatte, von zu Hause vom Bett aus machen konnte. Ja, und es interessiert doch eh keinen, ob ich die habe oder nicht. Nein, aber solange sie trennen, habe ich da auch kein Problem mit. Also, genau. Dass sie das einem Gewalt aufdrücken also wollen, das kriegen wir echt erheblich. So, wie es gemacht wird, sie tauchen dann halt oben auf, meine Funde, meine Coins und meine Challenges. Ja. Und da stehen jetzt, glaube ich, 23 oder so. Und ich kann damit locker Ich wollte sagen, die stehen jetzt mittlerweile doch wieder hinter, glaube ich. Ne? Ja. Haben sie es durch die Hintertür doch noch wieder eingeführt, die Arschgeigen. Ja, aber sie zählen eben halt nicht zu den Gesamtfundzahlen. Ne? Nee, aber ich fand auch die ganze Vorbereitung. Man dachte, da kommt jetzt sonst was Tolles. Ja, ja. Und dann kommen die mit so einem Scheiß. Im Prinzip hat ja jeder damit gerechnet, dass in irgendeiner Form die Virtuellen wieder aufleben dadurch. Ja, und das wäre ja auch gar nicht so abwegig gewesen. Das wäre nicht so abwegig gewesen. Das wäre eine gute Sache gewesen. Und wenn die dann auch noch gleich in Richtung Mansi gegangen wären, dann hätten die alles unter einem Dach und Fach gehabt. Ja, aber die Frage ist wollen wir das? Wollte ich sagen, kann man da nicht das so abtrennen? Nee, wie was haben sie denn früher abgetrennt? Es gab doch schon mal was abgetrennt wurde. Das sind die virtuellen, die zu Waymark hingegangen sind. Ach ja, genau. Das wurde ja schon mal so ausgelagert. Die Reverse-Dinger und sowas. Ja, genau. Und dann hätten sie dann eine eigene Plattform gemacht, weil Challenges ist so weit weg vom normalen Geocaching wie nur irgendwas. Das ist, also das hätte eine eigene Plattform sein. Genau, so wie man sie. Ja. Ne? Und dann würde es sicherlich auch Fans geben, die dann nur Challenges machen. Ja, genau. Ja. Dann hätte ich es auch nachvollziehen. Das ist das saubere Cachen. Da machst du dich nicht bei dreckig und nix. So fand ich schon. Ich fand das mal witzig, wie alle das noch relativ locker sahen, bis es plötzlich, das was ja gar nicht zählt, bis es plötzlich Punkte gab. Ja. Aber egal was, ob das Planking ist, was haben wir denn alles für verrückte Sachen zwischendurch? Planking ist auch so. Ich weiß, dass es Oling und was weiß ich alles gibt, aber. Was für ein Ding? Oling, da machst du eine Eule nach. Dann Batmaning, da hängst du dich wie eine Fledermaus über Kopf irgendwo hin. Das müsste eigentlich Vater Staat gleich zum Entmündigen nutzen, diese Plattform. Es gibt jede Menge Schwachsinn. Und es passieren auch tödliche Unfälle. Ich weiß, was bin ich verurteilt worden, wie ich da vom Banking. Irgendein besoffener Irgendwie von der Balkon Stock gestanden. Ja, selber schuld. Ehrlich. Ja, Schwund ist überall, ja. Ja, das tut mir leid und auch gerade, wenn jemand das hört, weil wir ja nun in eigenen Reihen auch wieder einen Unfall hatten. Aber das verantworten. Wenn ich mich auf ein Motorrad setze und Hayabusa fahre und 300 über die Autobahn bretter, dann riskiere ich, dass ich abends nicht mehr lebe. Wenn ich mit dem Quad ins Gelände gehe, ist das nichts anderes. Du ich fahre schnelle Autos, mir ist bei 160 ein Hirschbock vor die Front gerannt, ich habe alles überlebt, ich habe einfach Glück gehabt. Ne? Ja, aber du hattest eben schon diesen aus Pirna da, meinst du, ne? Ja. Erstmal frage ich mich ganz ehrlich, warum der allen leid tut. Also der tut mir weder leid, noch das bewegt mich einfach nicht. Ganz ehrlich, also sorry, aber der hat einen Unfall gehabt. Ich kenne ihn nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Du kennst ihn nicht. Nee, und ich finde es irgendwie doof, mich jetzt hier hinzustellen. Hier würde es ein bisschen anders gehen, wenn du ihn kennst. Natürlich, gar keine Frage. Hier würde es richtig anders gehen, wenn es ein Freund ist. Ja, natürlich. Deswegen kann ich das verstehen, wenn da einige, aber ich gebe dir recht. Ja, aber die ganze Republik, Geocacher tut wieder als scheinheilig, muss Beileidsbekundung twittern. Ja, sorry, aber das alles nicht. Ja, das finde ich auch. Ich will das auch nicht schlecht machen. Ich kann das gut verstehen, wenn man den kennt. Nein. Natürlich finde ich das Familie, in Ordnung, die Frau, wenn es Kinder gibt, weiß ich alles nicht. Tut mir wahnsinnig leid, dass sowas passiert. Ja, hat wohl Frau und Kind, glaube ich. Ja, das stand ganz schlimm. Der war auch noch nicht sehr alt. Und Haben Sie heute, gibt es noch einen Bericht drüber? Aus irgendeiner Zeitung war der. Ich habe das heute gerade gelesen. Der war wohl Student und ich glaube, Frau und Kind hatte er. Ja, okay. Also für die Hinterbliebenen ist sowas natürlich schrecklich. Ja, genau. Aber wenn ich morgens losfahre und 300 Kilometer fahre und einen tödlichen Unfall habe, ist es für meine Familie auch schrecklich. Da muss jeder denken, wie er will. Wobei ich mich jetzt mal eher interessiert, ehrlich gesagt, wie das weitergeht, ob das so alles auf sich beruhen lassen wird. Also die Stadt hat gesagt, das ist ein Wartungsgang an einer Pipeline lang wohl und die wäre aufgebrochen gewesen, die Pforte. Nicht abgesichert, habe ich gehört. Ja, da geht es ja schon mal erstmal die erste Frage, muss die Stadt was zahlen? Ja, die schieben es wohl auf die Leute, die das Ding installiert haben, dass es die absichern müssen. Und das wird sicherlich für die Familie ein langer, harter Weg, befürchte ich. Das wird aber auch für den, der es gelegt hat, glaube ich mal, ein langer Weg. Weil der ist natürlich, sprechen die Indizien, ich weiß es nicht, aber die Indizien sprechen natürlich dafür, dass der es aufgebrochen hat. Natürlich. Wer soll das aufbrechen, wenn er da oben nicht irgendwas will? Boah, ich weiß nicht. Das ist sicherlich schwierig. Und jetzt kommt genau das, was ich immer sage. Wenn die Owner sowas legen, was ein bisschen gefährlich ist und da passiert was, dann sind sie rechtlich vielleicht auf der sicheren Seite. Aber wie geht man damit dann moralisch um? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte, wenn ich da oben was gelegt hätte und da fliegt mir einer runter. Es gibt, Paddlinge an Verkehrsschildern auf Verkehrsinseln. Ja, ist aber nochmal ein anderer Schnack als 6 Meter Höhe, da geht's los. Ja, so. Das ist trotzdem. Dann darfst du auch die Baucaps nicht mehr machen, dann darfst du nicht im Bunker irgendwo rumkriechen, wo vielleicht doch. Geröll runterkommen, 20 Jahre hängt es da, aber du bist auf dem Schlag mit dem Kopf auf dem Nachttisch und leg mich gleich wieder hin. Ja, begründen kann ich das alles. Ja, aber wie gehe ich damit trotzdem als Owner um? Ich weiß das, aber du weißt selber, wie das ist. Ja. Das zu wissen und das zu fühlen sind zwei verschiedene Dinge. Also, natürlich. Das werden wir erst beurteilen können, wenn es uns betrifft und ich hoffe nicht, dass es uns betrifft. Nee, kann ich auch. Aber ich gebe dir recht, die Auswahl der selbstgelegten Dosen ist anders als vor 2 Jahren. Ja, man ist schon ein bisschen vorsichtiger geworden dabei, ja. Weil auch immer mehr Kinder unterwegs sind, muss ich sagen. Das war ja früher auch eigentlich überhaupt nicht. Das ist und bleibt einfach, es ist gar kein Hobby für Kinder. Das wird immer so gern gesagt, eigentlich Schwachsinn. Die Kinder haben meistens nach 2-3 Mal losgehen, nämlich gar keinen Bock mehr. Und dann sind das diese Midlife-Kreises 40er, so wie ich auch, die dann trotzdem los wollen. Und dann wird das einfach sich selbst eingeredet, die Kinder haben da Spaß dran. Ja. Da ist das Sandmann-Lied schon das Passende. Ja. Was haben wir denn noch schön? Ach, ich habe mir das vorhin aufgeschrieben. Du warst mal bei diesem Schlado oder wie das heißt? Nee, nicht so richtig. Ich bin öfters im Cash-Kontor. Ja, und bei diesem abendlichen Treffen noch nicht so? War ich ein einziges Mal. Ja, erzähl mir. Ich das kennen bestimmt außer mir noch andere auch. Und ich kann mir da überhaupt nicht so noch vorstellen, obwohl das hier bei uns von außen ist. Lass doch mal nur einfach mal ein. Ja, können wir auch mal machen. Da konnte er was viel besser drüber erzählen. Ich kann da nichts drüber erzählen. Ich komme nicht mal aus Hamburg. Ich bin beruflich früher immer halt Donnerstag in Hamburg. Du hast es immerhin einmal erlebt. Ja, war gut, was los, oder? Hatte dann glücklicherweise so lange zu tun, dass der Schlado begann. Denn so ganz offiziell ist sowas ja nicht. Der hat ja nur bis 17 Uhr geöffnet. Und so, Schlado beginnt ab 18 Uhr. Ah. Das heißt, dass danach die Tische und Bänke reingeräumt werden müssen. Der Laden abgeschlossen wird. Und dann ist es halt eine geschlossene Gesellschaft unter Freunden. Ah. Mehr darf es einfach nicht sein von den Öffnungszeitengesetzen her und sowas. Aber das Ding wird wohl gut besucht und die Unternehmen halt auch unter dem Begriff Schlado. Was letzte Woche Donnerstag, da sind die zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben sich an der Glühweinbude dann getroffen statt im Laden. Und da sollen weit über 80 Leute gewesen sein, hat man mir heute gerade erzählt. Ich lese das immer durch. Wie gesagt, ich habe da überhaupt keine. Deswegen interessiert mich nur. Ich mag Manu einfach menschlich sehr gerne und im Moment passt es mir einfach besser. Im Moment bin ich halt seit Wochen immer dienstags hier. Und wenn ich dann so auf dem Rückweg noch mal ein bisschen Zeit habe und mich nichts drängt, dann fahre ich gerne auf den perfekten Kaffee, den es da gibt, noch mal eben kurz vorbei und schnack mit ihm. Ich wollte einmal vorbei. So wie heute, da waren 1, 2, ich glaube in der Stunde, die ich da war, waren glaube ich 3 Kaufinteressenten da. Ich wollte einmal vorbeigucken, ich habe den Laden nicht gefunden. Und warte noch ein bisschen, er ist gerade am Umbauen und zum Jahreswechsel passiert da halt einiges. Steht da noch raus mal ein Schild dran, dass man es findet? Ja, oder? Kommt dann auch. Aber das soll er alles selber erzählen. Ich möchte ihm da nicht vorgreifen und ich bin noch nicht so gut informiert, sonst erzähle ich noch was Falsches. Hast du denn auch für die Coins mitgeboten? Von unseren, ich muss hier nochmal loben, Sepp und Bertha haben ja, was haben sie geschrieben? 1111 Euro jetzt irgendwie zusammen? Für die 3. Und irgendwie schrieb sie, da hat noch einer anonym über Twitter geboten. Da dachte ich ja gleich an dich. Nee. Weil das ist eine Preislage, die fand ich schon beeindruckend für die Coin. Ja, völlig die außer Frage. Und muss man erstmal übrig wird haben. Auch ein sicher, genau, man muss es übrig haben. Ich sage das ganz offen und ehrlich, würde es meine Familie nicht geben, hätte ich geboten. Und ich hätte auch richtig fett geboten. Aber gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, und wir haben alle nicht mehr so richtig die Kohle, mit dem, was es mir wert wäre und auch gerne bieten würde, dafür kriege ich es auf Garantie nicht, aber mehr ist im Moment einfach auch nicht drin. Also ich gestehe, oder? Irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze und ich sage mal so ganz offen, für 100 Euro würde ich sowas mal machen, aber mehr kann ich mir einfach auch nicht leisten. Also Spenden, oder weil es eine Spende ist, würde ich schon machen, aber was mich stört, ist, ich kriege keinen Spendenbescheid, die kann ich mal von der Steuer absetzen und ab 100 Euro finde ich das schon ärgerlich, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Sicher. Aber das liegt nicht drin. Ich habe übrigens nochmal 5 Coins wahrscheinlich dann für uns bestellt. Dann spende ich den Rest davon. Dann zahlen wir ein bisschen mehr, hat Heike mir erlaubt. Apropos Coin, bevor ich das vergesse. Wir kriegen ja, unser Gast kriegt mal eine Coin. Welche möchtest du denn? Unregistriert, hätte ich fast gesagt. Wie heißt das? Unaktiviert. Und ob du die behältst. Wenn ich die darf, nehme ich die helle. Ja, kein Problem. Und wolltest du eine helle oder eine dunkle? Die wollte ich auch mal eine geben. Aber dann machen wir das auf Gegenseitigkeit. Das ist auch eine. Dann kriegt ihr was ihr auf Garantie noch nicht habt. Ich bin auf die Geosamps aufmerksam gemacht worden und habe mir natürlich auch prompt was ist das denn? Gleich eigene Geosamps machen lassen. Mal gucken. Vom Prinzip her wie eine Coin, allerdings nicht auf GC.com, sondern eher wie Pastex. Da gibt es geosam.net. Ah, so, wieder eine eigene. Und da ist hinten halt eine Nummer drauf. Die könnt ihr behalten, die könnt ihr reinschmeißen. Man kann sie loggen, einfach nur heute ist sie hier und morgen also im Prinzip das gleiche wie Coins, aber eben halt noch relativ unbekannt. Ich finde die Ausführung ganz witzig und da habe ich halt gedacht, da lässt ihr mal 50 Stück von machen und finde so als Art Visitenkarte. Hast du da schon welche von unterwegs? Das heißt, wird das angenommen? Kann ich nicht beurteilen. Ich habe ein paar verschenkt bislang. Ich verfolge die Seite halt und gucke, welche Coins so bewegt werden. Andere wie ich, die sich halt welche machen lassen und deren Seiten kann ich halt aufrufen, kann gucken und das ist ähnlich wie mit Pastex oder ähnliches. Wer welche findet, weiß entweder nichts. Oder Geokretis ist auch so ein typisches Beispiel. Finde ich auch eine ganz tolle Seite. Liebevoll gemacht, funktioniert alles, aber es wird nicht angenommen. Ne? Ja, weiß es ich. Wird vielleicht noch mitgenommen und es wird vielleicht auch noch transportiert, aber es wird nicht gelockt. Bei Geokreti finde ich der entscheidende Nachteil, den Fehler habe ich leider auch gemacht, ich habe es mitgenommen, habe ihn dann zu Hause, habe die Nummer, kann ihn ausloggen, habe ihn wieder im Auto und schmeiß ihn rein und will ihn abends loggen. Achso, dann brauchst du wieder die Nummer. Und dafür brauchst du wieder die Nummer. Da kannst du nicht über die TB-Nummer, wie es bei Coins so ist, kannst du da noch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Wenn du die Nummer nicht hast, kannst du ihn auch nicht mehr einloggen. Ja, okay. Dann habe ich den Owner mehrfach angemeldet, es kam keine Antwort, da habe ich ihm das erklärt und jetzt ist sie mittlerweile bei mir irgendwo, was bei uns gegrabt heißt, ist da halt auch passiert. Ja, meine Kilometer, die ich ihm extra verpassen wollte, hat er jetzt nicht gekriegt und ich stehe da als, ne, ach, der hat ja auch wieder nicht gelockt und halt. Ach, einfach, weil ich es nicht besser wusste. Ja, aber glaube ich nicht mal, weil das ich habe das Gefühl, dass. Ja. Also ich nehme auch normale Coins schon nicht mehr mit, weil einfach ich bin noch nicht zu Hause, wird schon angepöbelt oder es wird schon gegrappt. Die sind eigentlich ganz normal in der Birne. Also das ist alles jetzt übertrieben, aber da gibt es genug, wo du dir echt den Kopf fest. Ja. Also aber wirklich, das betrachte ich so ein bisschen mit diesen Geosams. Ich habe da Spaß dran. Hätte ich mal das klar. Ganze ist wesentlich günstiger als Coins. Du musst ungefähr bei 50 Stück rechnen 1,80 Euro pro Stück. Das finde ich ist als Gimmick, ist das okay. Ja, das ist wie eine Visitenkarte, die werde ich jetzt immer so als FTF-Anreiz und sowas. Dafür verteile ich die halt. Die Coins sind. Ich bin eigennützig, ich habe meine Internet-WWW-Adresse mit drauf gedruckt und vielleicht guckt dadurch jemand auf meinen Blog. Aber die Coins sind teuer, das stimmt schon. Das ist schon eine Menge Geld. Ja. Ich habe auch eine Planung, ich würde gerne nächstes Jahr auch eine eigene Coin rausbringen, was ich auch schon eigentlich seit 2 Jahren mittlerweile da will. Muss aber dann aber gutes Geld für drauflegen. Muss man dann gutes Geld für drauflegen. Also ich finde diese immer noch ein ganz gut Kompromiss jetzt. Da zahlen wir, 10 Euro? Ja, davon habe ich mir natürlich auch eine machen lassen mit dem Ja genau, ich glaube 12 Euro, wenn du alleine hast und 10 Euro, wenn du ab einer bestimmten Menge hast. Die finde ich toll. Die gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Und ja, also da hat Sepp und Bert wirklich die geniale Idee gehabt. Ja. Das muss man, aber die hat sowieso mal geniale Idee. Du hättest mal unseren ersten Entwurf für diese Coin sehen müssen. Der liegt jetzt vermutlich immer noch in irgendeinem Giftcontainer bei den extra. Aber ich bin an allem interessiert und verfolge auch alles ein bisschen und versuche eigentlich auch Pastex zu loggen. Also ich habe da zwar noch ein paar unterwegs, aber ich habe die erste Hamburg-Coin, da ärgere ich mich, dass ich keine behalten habe von. Da habe ich damals welche gekauft, die sind fast alle geklaut mittlerweile. Ich gucke mir die gerne an und muss Heike immer mitbringen, die guckt sich die mal einmal an und dann aber mich. Ich habe, glaube ich, 3 Coins, habe ich, eine von mir selber, da habe ich mal 5 Stück von machen lassen. Das ist auch wirklich eine ganz absolute Sonderedition gewesen. Dann habe ich eine für Heike mal machen lassen zum Geburtstag von so einem ganz tollen Foto. Und dann habe ich eine die von Sepp und Bertha. Das ist natürlich, war schon eine besondere, gar keine Frage. Und dann hatte ich eine von den Dosenfischern, hatte das sogar mit denen abgesprochen. Die hatten wir bei Nothing But Stones gelassen und die ist dann direkt nach dem ersten Cache schon verschwunden gewesen. Das ist heute leider so. Ich schicke auch nicht mehr los. Ich bin ja nur so ein Bastelfreak so ein bisschen. Und lieber probier zu Hause sehr, halt. Ne? Sehr hochwertige Kopien zu machen für die ich auf Reise schicke. Aber meistens habe ich sie jetzt zu Hause und gebe ihnen halt virtuelle Aufgaben. Entweder eine Belohnung im Logbuch, wer meinen Final gefunden hat, kann die halt noch mit. Oder eben halt mit dem Rätsel direkt auf der Profilseite. Oder also Discovern ist ja auch wirklich beliebt, das ist ja gar keine Frage. Das ist finde ich auch völlig legitim und völlig okay. Wer da Spaß dran hat. Ja, wie gesagt, mir ging es auch immer nicht darum, dagegen zu meckern, sondern ich wollte es erstmal verstehen. Ja. Jeder hat seine Vorlieben halt. Und ich kenne noch 1-2 Leute, die uns vielleicht heute auch zuhören, die ähnlich gestrickt sind. So, also wir kloppen uns schon. Wo hast du das wieder aufgeschrieben? Also das macht auch Spaß jedenfalls, weißt du? Und auch der Kontakt, den man zu den anderen Sammlern dadurch kriegt und so. Ja, klar. Es gibt natürlich noch ganz andere. Ich kenne Leute, die haben 1500, 2000 Coins zu Hause, da sind richtige Raritäten bei, die sind nicht mal aktiviert, die würden die niemals jemandem zeigen oder so, das machen die einfach nur für sich und ja, da kannst du auch Geld verbrennen, das ist ja Kohle ohne ja. Wenn du Raritäten sammelst, ja sowieso, aber jedem so, wie es ihm gefällt. Ja, also Gottes Willen. Andere sammeln Briefmarken, ich sammle Icons. Wie gesagt, ich brauche nicht mal die Coin. Ich bin eigentlich immer nur heiß auf das Icon, was ich dafür kriege. Und dann wandert die in die Vitrine und dann werden sie zweimal im Monat ein bisschen sauber geputzt. Aber das war's dann auch. Aber das Icon finde ich schon geil. Dann blätter ich runter und gucke und auch jetzt hast du schon 2,5, auch nächste Woche hast du schon 3. Und ich gehöre auch zu denen, wenn ich eine Liste in die Finger kriege, ich discover die auch. Wobei dazu müsste ich... Völlig brutal. Wenn auf dem Event irgendwo eine Liste rumgeht, ich nehme die mit. Dazu müsste ich die... Achso, dann müsste ich die erloggen. Ich aktiviere die nicht. Die von Sepp und Bertha, die ist mir echt zu... Ich finde die eigentlich... Sepp und Bertha, wenn ihr das hört, hört mal weg. Ich finde die eigentlich mal sonderlich schön, aber es ist halt was Besonderes. Also die wissen wir schon sehr zu schätzen, sagen wir so. Die ist schon sehr, sehr persönlich. Ja, eben, das ist der Teil. Den höchsten Nutzen haben die beiden selber dadurch. Wir bezeugen eigentlich nur unsere Freundschaft und unsere Anerkennung zu denen. Ich gebe dir völlig recht. Ich würde von einem fremden Menschen eine solche Art von Coin niemals kaufen. Nee. Finde ich doof. Die ist mir zu rosa. Nein, ja, deswegen nicht. Das ist letztendlich, kann man so immer noch als Sissy-Coin rumgehen lassen. Das ist eine persönliche Bekundung. Ja. Mit der Bestellung über ein Stück habe ich Ihnen bekundet. Ich finde das toll, was ihr gemacht habt. Ich wünsche euch viel Glück. Und das ist so meine Art, das zu zeigen. Wenn jetzt irgendeiner aus dem Süden, den ich nicht kenne, die auf irgendeinem Blog versuchen würde zu verkaufen, nur weil er eine Woche vorher geheiratet hat, dem würde ich die nicht abnehmen. Ja, klar. Ne? Das ist so diese persönliche Beziehung, denke ich. Und, die würde ich auch, wie gesagt, also das ist, wobei ich habe jetzt keine gekauft, ich habe eine von diesen... Ja, die sie darum geschickt haben. Anderen, und die wären mir einfach zu schade. Die wäre auch ratzfatz geklaut, vermute ich mal. Also, ich habe also eine von den Gekauften und sag's mir ganz ehrlich, hätte natürlich auch gerne eine von den anderen gehabt, aber da spricht dann wieder der Sammler. Das war ja auch sehr eingeschränkt, was sie da hatten. Ja, das ist völlig okay. Das ist auch völlig in Ordnung. Nee, also fand ich echt stark. Also deswegen, und wenn ich die Kohle hätte, würde ich so viel bieten, dass ich alle drei kriege. Das verspreche ich dir. Weil wenn du die allein nie gemacht über alle drei hast, dann lohnt sich das kannst richtig. Du richtig rumspinnen, dass du so eine richtige Rarität hast. Ich hatte erst überlegt, hatte Heike gefragt, ob wir noch mitbieten sollen. Ich sage mal, also die zweite, da wäre erstmal der ideelle Wert nicht da und das wäre dann halt mehr eine Spende gewesen. Da gönne ich es dann lieber einen von den Sammlern. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir kaufen noch welche von unseren, die wir sowieso für unsere Gäste brauchen und zahlen dann dafür das Doppelte und sollen den Rest spenden oder so. Sie hat sich aber noch nicht gemeldet, muss ich nachher nochmal gucken. Na gut, was haben wir noch? Siehst du, das wollte ich nochmal, ich hatte noch so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, die ich mal einschauen wollte. Kennst du auch diesen Agent Schmidt den habe ich gerade gemacht. Ich habe auch jetzt diesen Link bekommen. Großartig, mach den unbedingt. Ich habe den in eurem Podcast gehört und habe ihn jetzt auf der To-Do-List. Ja, also ganz, gibt es auch ein eigenes Banner für. Ah ja, okay. Habe ich jetzt nämlich gerade die Mail von denen bekommen. Die haben sich nochmal bedankt, dass wir sie im Podcast erwähnt haben. Brauchen Sie gar nicht bedanken für der Cash ist einfach genial. Da, die das konnte man eurer Euphorie und so auch anmerken. Ich hätte die auch erwähnt, wenn es Flakon gewesen wäre. Der Cash war einfach... Ja, der ist einfach super. Da gibt's gar nichts. Der ist klasse. Schön frech an diversen Stationen. Mhm. Ja. Manche Sachen richtig sind völlig frech. Offensichtlich und trotzdem geil. Mhm. Und werden auch von Muggels benutzt. Mhm. Reagieren zwar nicht die Dinger, aber werden trotzdem mal drauf gedrückt. Ganz großes Kino. Okay, da kannst du auch kaum was erzählen von uns. Ja, wollte man auch gar nicht. Hast du schon mal was gehört vom Bundesdeutschen Fachverband der Geocacher? Nee. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das jetzt letzt gelesen? Bundesfach? Ja, irgendeiner hat... Bundesfach oder Bundesdachverband? Nee, Bundesdeutschen Fachverband der Geocacher. Ich glaube, im Geoclub habe ich das gelesen. Nee. Irgendein, ist das eins gemeint oder macht sich da irgendjemand richtig... Ich glaube, da hat sich... Nee. Das war letzt erst eine Diskussion, aber es gibt diesen Fachverband nicht, aber irgendeiner hat sich wohl gegenüber von, ich weiß nicht, Behörden oder irgendwie stand was von Grünen Forum, hat sich behauptet, er wäre jetzt hier der Fachverband. Ich hätte eine Idee, wen ich dahinter vermuten könnte, aber du meinst doch nicht unseren, ich bin nicht Alex hier. Nee, ich habe keine Ahnung, wer es war, wirklich nicht. Also sagt mir gar nichts, aber ich fand diese Art von Humor großartig. Muss versuchen im Grünen Forum, irgendwo steht das drin. Bundesdeutscher Fachverband der Geocacher. Ich fand das so schön. Ich fand aber auch die Geocaching-Pressestelle schon ganz nett. Ja, aber die berichtet nichts mehr. Ne? Da, ich habe da auf Twitter mal kurz drauf geguckt, ja, ich habe sie nicht mehr abonniert. Da stand immer nur Mittagspause irgendwie. Das war halt ein Spaß, das war eine Zeit witzig, ist auch gut. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht mehr lustig, wenn die damit weitermachen würden. Habe ich nicht mal was von gehört. Ich habe also so ein paar ganz komische auf Twitter. Gab's und die haben auch wirklich einige Wochen lang richtig aktiv Programm gehabt, wo sie auch wirklich auf echte Anfragen von Journalisten dann geantwortet haben. Ja. Und die haben wirklich, finde ich, so einen Weg gefunden, dass die Journalisten, wenn sie diese Antwort lesen, wirklich nicht sicher sind, ob die Antwort echt ist. Aha, ja. Cool. Aber es könnte echt sein, muss aber nicht. Die hatten die nötige Feeling dafür, so Ironie und Wahrheit dicht nebeneinander zu legen. Ja. War aber auch nicht klar, wer dahinter gesteckt hat. So richtig anonym. Das könnte ich weiß bis heute nicht, es könnte auch die Doppelpressestelle gewesen sein. Ja. Nee, schöne Idee. Was haben wir denn noch so schön? Ach so, wir brauchen mal Kommentare von denen, ja, nicht jetzt, sondern in dem Blog oder so, ob live überhaupt gewünscht ist. Das muss ich mal irgendwie alles zwischendurch einsteuern, was ich mir aufgeschrieben habe, bevor ich das vergesse. Und ob wir die Fragen so lassen sollen oder vielleicht auch mal andere Fragen nehmen. Also wer da Lust hat oder Interesse hat, was so zu sagen, immer gerne. Freuen wir uns, kann auch gerne per E-Mail kommen. Wer Gast mal werden möchte, auch gerne melden. Postcard@gmx.info steht auch drinnen, die E-Mail-Adresse, einfach mal anschreiben. Allerdings müssen wir das immer so nach Buxtehude kommen, machen. Geht auch mal in Neu-Wilmsdorf, aber im Allgemeinen machen wir das ja bei Marco. Vernichten jetzt mal sein Wohnzimmer da. Also Buxtehude wäre so das Einzugsgebiet. Und dann meistens, Mittwochs haben wir mal gemacht, ne? Ja, Dienstag, Mittwoch. Ja, wann Anne loszieht, Mittwoch ist besser, Dienstag, komm, ich komme dann die Rest der Woche immer überhaupt nicht mehr aus dem Bett, das ist nicht meine Uhrzeit. Gut, lieber Mittwoch. Mittwochabends dann. Was haben wir noch? Rhythmus. Das wollten wir noch mal einmal ansprechen. Wir können gleich noch mal normale Themen, aber dass ich das einmal hier durch habe, dann haben wir mal die Zettel vom Tisch. Den Rhythmus haben wir gesagt, einmal im Monat wollen wir eigentlich wieder einführen. Im Moment sind wir ja eigentlich, wir waren weg? Nein. Achso, war mal weg. Also einmal im Monat, glaube ich, wollen wir beibehalten. Erstens wird es sonst zu oft, glaube ich. Dann wird es langweilig. Ja, ab und zu wird ein Sonderpodcast mal kommen, wenn ich wieder irgendwo über irgendwelche Wege gekrochen bin. Aber einmal im Monat wird das Allgemeine bleiben. Ja, dann habe ich meine Zettel nämlich weg. Und jetzt haben wir... Was wollen wir denn jetzt noch machen? Wie lange haben wir denn? Oh, scheiße. Echt? 52 Minuten, 40 haben wir nicht aufgenommen, sind 1 Stunde 30. Wir sind schon ganz gut dabei. Ja, dann haben wir die halbe Stunde schon dreimal geschafft. Haben wir denn noch Kommentare? Will noch irgendeiner was wissen? Tünnis, du bist wirklich sehr zeitig dran, mein Schatz, muss ich ja mal sagen. Der kommt jetzt, wo wir durch sind. Das liegt wahrscheinlich daran, weil er keinen Schlüssel hatte und so lange nicht reingekommen ist. Na, hatte ich auch gelesen, ja. Von Arbeit wollte er ja nicht. Von Tünnis wollte ich eigentlich mal, da haben wir lange nichts mit dem Flugzeug gehört. Na, kommt nichts. Was haben wir sonst noch? Ach, eigentlich hatte ich ja Alex gefragt, ob wir Werbung machen sollen für seinen Allerheiligen. Aber das hatte sich ja nach irgendwie 24 Stunden komplett erledigt. Oh, ich habe den Abend vor Veröffentlichung mit Alex abends um 21:45 waren wir verabredet für ein Telefonat. Mhm. Wir haben ungefähr eine knappe Stunde telefoniert und dann haben wir uns verabschiedet, so mit den Worten, alles klar, Steffi hat das klar gemacht, ich habe einen Babysitter, morgen melde ich mich eben an, also rechne damit, wir sind dabei. Mhm. Morgens bin ich im Büro und will das mal eben bestellen und ausgebucht. Ich denke, das kann doch wohl nicht angehen. Das ist nicht wahr. Das war ein Albtraum für mich. Ich habe mich da so drauf gefreut und nichts funktionierte und ja, alles scheiße. Und dann bin ich auf Tour gegangen und der Tag war für mich eigentlich irgendwie schon gelaufen. Und dann freundlicherweise rief dann irgendwann der Blinker an und sagte, du, das haben wir erstmal dicht gemacht. Sieh zu, dass du irgendwo von Rechner kommst. Da wird gleich noch ein kleines Kontingent. NDR, super freundlich. Soll so, ich mich da hinsetzen? Soll ich für dich bieten? Wollte ich gerade sagen, das hat aber die Reederei, glaube ich, gemacht gehabt. Ne? Die hatte irgendwie, das war irgendwie vorzeitig. So, und ein Mädel hat das dann auch noch schlauerweise getwittert, dass man da schon, und dann waren sie ja schon am Huchen wie bekloppt. Und also das ist ein bisschen über Alex Kopf hinweg gemacht worden. War auch nicht so ganz glücklich mit, glaube ich. Hast du auch noch da irgendwas Karte besorgt oder was? Nee, ich habe es auch nicht geschafft. Also ich habe dann Glück gehabt, dass ich aufgrund dieses Hinweises dann eben halt wirklich alles... unterwegs Kunden angerufen, kann ich bei euch an den Rechner und geh mal weg und ich muss jetzt hier, was machst du, lass mich in Ruhe und es wurde grün und drücken und ich habe jetzt 2 Karten und ich bin dabei und ich freue mich tierisch. Das ist allerdings ein Horrortrip. Ne? Das ist ein Glückwunsch. Ich habe den Preis gesehen, hatte noch überlegt und das war doch gar nicht so teuer, ne? 49 Euro. Dafür kommst du nicht mehr auf die ganze Insel. Wollte sagen, dafür kriegst du natürlich eine Menge geboten auch, ne? Gut, man muss das natürlich realistisch nehmen. Wir fahren freitags hin, wir übernachten Freitag auf Sonnabend, machen Sonnabend, übernachten danach nochmal und das dann noch mal rum und wenn du Hotelkosten und Essen und Trinken und also so ganz billig ist es natürlich nicht. Aber das ist eben halt das, ich habe mir für nächstes Jahr Kontingente gesetzt. Ja. Ich möchte nicht mehr alles machen, aber ich möchte gezielt das schaffst du gar nicht, Ding. Ja. Es wurde einfach auch zu viel in den letzten Jahr und in diesem Jahr. Davon möchte ich wieder ein bisschen zurückgehen, aber so gezielt, ich habe so ganz feste Vorstellungen, wo ich nächstes Jahr hin möchte und wenn ich gerade jemand krank wird oder mit meiner Family was ist, dann fahre ich da auch hin, aber das muss halt auch finanziert werden und dieses Budget muss ich mir rechtzeitig stecken, ja, klar. Ich muss das schließlich auch zu Hause vertreten. Ne? Einige kommen sie mit, einige mache ich alleine und die ich alleine mache, das muss ich verantworten, die Kohle. Das steht der Familie zu. Und wenn ich an einem Wochenende 300 Euro verprasse, bloß weil ich in irgendwelchen Hotels bin und vernünftig essen gehe, dann geht das nicht. Zumal die Hotels da oben erstaunlich teuer sind. Ja. Ja. Nee, ich hatte auch gar nicht mitgeboten. Also das bei uns Wochenende ist ja noch diese sogenannte Krokusblüte da in Husum. Aha. Da ist sowieso alles ausgebucht und alles brechend voll. Das ist also mal Tipp am Rande von denen da draußen, wer noch buchen muss. Der sollte es zügigst tun. Das wird immer knapper. Am 20.03. halt. Gott, kann man nicht auf dem Schiff übernachten? Nee, ich gestehe, wir haben auch gerade, ich habe gar nicht mitgeboten, aber das liegt nicht daran, dass ich nicht mit will oder so, sondern wir haben einfach dieses Jahr überhaupt keinen. Uns wird gerade alles, eigentlich fängt ja jetzt an zu studieren und dadurch sind wir derart im Umbruch, dass wir überhaupt nicht wissen, wann was ist. Die hat keinen Urlaub, die darf nur noch einmal im Jahr zu den Semesterferien, hat sie dann frei und so ein Scheiß. Und deswegen hat das, ich weiß heute nicht, was im März ist und ja, schade. Sonst war ich aber mittlerweile kann man ja wirklich jedes Wochenende auf irgendeinem Event sein. Und ja, das stimmt alles. Das nimmt auch schon Überhand an. Ich freue mich immer auf gewisse Leute, vor allen Dingen die, die ich selten sehe. Da freue ich mich dann richtig drauf. Und wenn die dann irgendwann jede Woche da sind, dann ist das auch nicht mehr so der Effekt eines Events für mich. Also deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, dass er das echt nicht vollkriegt, das Schiff. Also ich hätte gedacht, oder zumindest hätte ich gedacht, das dauert wesentlich länger. Hätte ich schon erwartet. Einfach weil das mittlerweile auch eine Hausnummer ist. Die stören immer alle, die haben kein Geld, aber zack, ist das Ding ausgebucht. Ja. Und wie du sagst, mit 49 Euro sind wir nicht durch, sondern wir müssen, und wenn wir nur hinfahren, also selbst ich könnte ja morgens hinfahren, abends wieder zurückfahren, trotzdem bin ich ja ein paar hundert Kilometer dabei, das ist schon, ja, aber man sieht ja, Nachfrage ist noch reichlich groß genug, also das nächste Mal, Ebbe ist Deutschland und dann, ja, ich weiß nicht, ob das bei Ebbe noch reicht, da, wer weiß, wo das endet. Und bei Tönnies weiß ich ja nicht, ist ja nochmal dieser Amerika-Fall. Also das finde ich ja immer noch völlig Größenwahnsinn. Was ich sage, gar nicht böse gemeint, sondern ich finde es einfach echt irre. Damit das ist eine richtige Hausnummer, was Kohle angeht. Ja. Denn das ist auch, wenn er es unter 1.000 Euro kriegt, längst nicht mit den 1.000 Euro gemacht. Amerika ist teuer. Nee, vor allem, was ein Aufwand darüber. Also das ist ja, und der Aufwand, das machen wir ja alle mit links. Dafür sind wir bekloppt und er kriegt das Ding auch voll. Aber ich glaube, viele machen sich nicht so richtig den Kopf darüber, was da noch an Kosten zukommt. Ich weiß nicht, ob die das voll kriegen. Also ich bin da noch nicht so überzeugt von. Also nee, da hört der Spaß, glaube ich, bei manchen dann auf. Also ich glaube schon. Also wenn er wirklich unter 1.000 Euro für 4 Tage bleibt, dann wird das Ding voll. Ähnlich schnell, bin ich absolut sicher. Bin ich wirklich gespannt. Also das ist da was, macht es dann auch sicherlich wieder die Menge, die jetzt mittlerweile angewachsen ist an Anzahl der Cacher. Und dadurch gibt es auch sicherlich etwas besser Situierte, die das mal eben, weil es neu ist für die und oh, eine coole Aktion, die mache ich jetzt auch endlich mal mit. Und, also ich glaube schon. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Summe, wo es nicht mehr daran liegt, ob ich das kann oder nicht. Ja, das können ob wir. Ob ich das will. Das kann ich auch 10-mal im Jahr machen. Ja. Trotzdem würde ich das Geld dafür nicht ausgeben. Ja. Also da kann ich sinnvoll unterbringen. Also wenn meine Frau mich lässt, mache ich es. Ich mache es nicht mit Familie. Und wenn sie mich alleine lässt, mache ich es definitiv. Das will ich. Also ich bin mal gespannt. Also beobachte ich wirklich äußerst interessiert, muss ich gestehen. Also das ist mir. Die Organisation mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wenn ich an das Coin Festival denke, das Team, was das gemacht hat vom Listing, für mich war das absolute Profiarbeit, das hat alles für mich. Siehst du jetzt auch bei Alex haben sie aber jetzt einen Weg gefunden, wo das jetzt relativ. Ja, das war ja echt nicht so der professionelle Auftritt, finde ich, von den. Ja, aber es wird jetzt mittlerweile praktisch über die Reederei. Also es wird jetzt langsam so ein Weg, wo er nicht erstmal dasteht und sozusagen die Hose ausziehen muss, falls keiner kommt, ist er pleite. Also ganz so schlimm ist es nicht mehr. Nee, das ist ja auch, aber das ist ja trotzdem schon eine Summe, wenn er drauf sitzen bleiben würde. Na, das ist schon ein richtiger Aufwand. Deswegen musste der Blinker auch mit unterschreiben. Ja, und auch da, mal ganz ehrlich, da machst du einen Aufruf, da machen noch ein paar andere einen Aufruf. Das hast du ja gesehen, ist ja gar nicht nötig. War ich ja vollkommen, wenn Alex ein bisschen trommelt. Also wie gesagt, ich habe es nicht geglaubt, aber siehst du, das Ding war ja ratzfatz. Ja, ich habe es geglaubt, aber nicht so schnell, definitiv. Ich bin aber gespannt, wie das so weitergeht mit diesen Events. Ich kann mir das... Ja, irgendwann ist aber auch eine Fahnenstange erreicht. Ne? So ging es mir ja mit der normalen Nordseetaufe. Andere Hallig, wäre alles toll, aber nochmal wieder Hoge und deswegen war ich ja diesmal auch nicht mit. Ja, ich war jetzt das dritte Mal. Ich wäre wieder gerne, weil ich einfach, wie gesagt, wegen den Leuten gerne, aber Steffi sagte dann so und oh, nochmal wieder und lass uns die Kohle dann lieber für das nächste und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen. Also wir waren jetzt ich war jetzt das dritte Mal da und es ist immer noch schön, die Leute, also es ist einfach so Sachen so wie Schlemmercacher, die treffe ich eben nicht mal eben. Die kommen aus Stuttgart oder der Fortu-Cacher, der kommt aus Stuttgart angefahren. Das ist ja, da kommt ja wirklich jeder hin, der so einigermaßen bekannt ist in der Szene. Das ist ja wirklich auch so. Natürlich, klar. Aber was ich dann schon wieder... Viele Jochen von den Sterntalern, freue ich mich immer tierisch, wenn ich den sehe. Der glaube ich nicht da. Oder Klaus vom Norris-Team. Ich wollte sagen, der war gerade krank oder so. Halt, weißt du, und die sehe ich auch höchstens auf den großen Fans. Und das ist für mich der Grund da auch hin. Ich habe ja nicht mal in Ulm oder so irgendwie Dosen gesucht. Naja, aber du hast trotzdem schon das Problem, da waren schon mal zwei Schiffe. Ja. Das heißt, ja, natürlich sehe ich die Leute immer noch, aber während der Fahrt habe ich sie schon mal nicht mehr alle, weil es auf zwei Schiffe verteilt. Und das kann ich auch schon verstehen, dass da einige sagen, erste Klasse, zweite Klasse, ist ja nicht so, aber da gab es ja bestimmt. Da sage ich nichts zu. Ja. Das kann ich echt nicht beurteilen. Ich muss dankbar sein, dass ich mit durfte, relativ kurzfristig. Also ich habe dann irgendwann noch nachgefragt, sind jetzt noch welche abgesprungen, weil bei mir war es, ich wollte eigentlich gar nicht mit, weil ich auch gesagt habe, das dritte Mal. Heike hat gleich gesagt, Heike hat gesagt, einmal fährt sie mit, guckt sich das gerne an, aber jedes Mal nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde schon gerne hin. Einfach, wie gesagt, da kommen so Leute aus Stuttgart, die siehst du sonst nicht. Und dann habe ich ja relativ kurzfristig da noch einen Platz gekriegt. Von daher kann ich überhaupt nicht beurteilen, wie das vorher ablief, ehrlich gesagt. Das ist auch wie mit dem Log-Eintrag für mich. So ein bisschen troll ich meinen Respekt den Leuten, weißt du? Die geben sich richtig Mühe, um uns zu bespaßen. Und wenn ich keine Karte kriege, habe ich aber Goodwill gezeigt. Ne, ich möchte dabei sein, ich möchte die auch da drin unterstützen, auch motivieren, dass sie weitermachen. Das ist doch das, wovon die Welt eigentlich lebt, also unsere Welt, unsere kleine. Ja, und das ist das Gegen-Event, aber diesmal gab es doch gar keins, ne? Das habe ich alles eigentlich nur so ein bisschen am Rande damals mit. Da war ich noch zu frisch und so. Gab ja jedes Mal ein Gegen-Event. Ich meine, eigentlich ist das das adelt das Ganze doch. Ja. Das finde ich doch eigentlich, ist doch erst Neid, muss man sich erarbeiten. Also. Finde ich auch. Und wenn die das befriedigt, Und es sind ja viele auch auf dem Gegen-Events. Die Ostseetaufe ist super angekommen bei denen, die mit gewesen sind und solche Sachen. Aber da war doch auch irgendwas, über was ich wieder alle aufgeregt habe. Das habe ich nur so... Das steht uns nicht zu. Da haben wir eigentlich viel zu wenig Informationen und sowas. Ich weiß also nur... Nein, aber ich weiß, welches Thema war das denn überhaupt? Also ich meine, das war bei der Ostseetaufe. Ja, aber was haben die sich über... Ich weiß nicht, irgendein Thema gab es da, worüber sich viele aufgeregt haben. Ich weiß aber nicht, was das war. Was die da gemacht hätten. War das wieder irgendwas abfotografiert? Ich weiß es auch nicht. Ich kriege es zusammen. Von welchen, die mit waren, die gesagt haben, sie sind da mit gemischten Gefühlen eingestiegen. Im Nachhinein war es ganz toll. Und auch die geben sich Mühe, die das organisieren. Und man hat nicht überall Freunde und man muss nicht jeden lieb haben. Nö, das stimmt. Das Thema hatten wir ja beim Adventskalender. Ich handhabe das so, wer mich nicht leiden mag, soll mich nicht ansprechen. Wer meint, dass ich weg muss, der soll mir gegenübertreten und mir das ins Gesicht sagen, dann können wir uns darüber einigen. Aber ich finde es schon cool, wenn manche Leute, die wirklich vorher die gesamte Republik durchbeleidigen, dann einige von denen, die sie durchbeleidigt haben, fragen, ob sie bei ihnen im Adventskalender aufgehen. Das fand ich schon sehr. Ich meine, gut, das sind Hintergründe, die weiß ich alle du nicht, siehst, weil sie mich nicht interessieren. Alex wurde gefragt dazu, das war ja ein Witz. Also Alex hat auch entsprechend geantwortet. Ich meine, wir müssen eigentlich, einige müssen beleidigt, wir wurden nicht mal gefragt. Ist dir das eigentlich bewusst? Wir sind zu klein. Jetzt, wo wir Live-Podcast bleiben, dürfen wir nächstes Jahr... Vielleicht weiß noch keiner, dass wir überhaupt wieder podcasten. Ach klar. Ich habe doch vorher rumgetrommelt. Ich träume mich jetzt seit 7 Jahren durch dieses Hobby. Da kennt mich echt langsam jeder. Von daher klappt das schon ganz gut. Nee, ich sag da wirklich leben und leben lassen. Und ich fand das mit dem Adventskalender jetzt auch nicht so... Deswegen fand ich die Diskussion auch mit Marc eigentlich... kann man so sehen, dass das alles irritiert. Warum? Also ich bekenne mich dazu. Ich habe das Ding als Button bei mir auf dem Blog. Einfach nur, weil ich da schnell selber drauf komme, eben schnell draufklicken, mir das Tagesding runterziehen, höre ich morgens im Auto so als erstes, bevor das Radio angeht. Einige finde ich ganz toll, wenn ich an den zweiten vom Stubelchen denke. Das war ein super geiler Kurzbericht, also mit Gänsehaut und Tränen in den Äuglein, hat sie toll gemacht. Einige waren dabei, da würde ich sagen, Ja, aber das die ist sowieso. Nicht veröffentlicht. Ja, aber früher waren's, haben alle im grünen Forum sich bepöbelt. Dann hat jeder einen Blog aufgemacht, ja, weil er da keine Gegenstimmen kriegt. Jetzt podcastet jeder. Ja. Ich glaube auch, das wird sich bereinigen. Das werden ein paar bleiben und ein paar gehen. Und jeder hat seine Fans und ich habe auch ein paar neue entdeckt, die ich vorher noch nicht kannte, die auch in anderen Regionen sind. Ich im Moment schwärme ich ziemlich für dieses Team Lucan da unten. Da ist einer von der Spree und der andere von der Stever, heißt das, glaube ich, das Bächlein. Einer in Berlin, der andere in Ostwestfalen oder irgendwie. Und die treffen sich wohl immer mal da und mal da, weil die irgendwie verwandelt sind. Die Themen interessieren mich eigentlich gar nicht, aber die machen es locker. Die haben beide sehr sympathische Stimmen. Das kommt natürlich und echt rüber. Die höre ich einfach gerne. Und die veröffentlichen immer eine Coin-Nummer. Also deswegen muss ich schon hören. Das ist auch sehr clever von denen gemacht. Nee, deswegen, also als ich das gelesen habe, Dosen-Advent, ich fand die Idee... Ich finde die gut. Die Idee ist klasse. Warum nicht? Das ist nichts anderes, was die Dosenfischer gemacht haben. Jeden Tag ein Türchen auf und hauen einen Gewinn raus. Ja, warum soll man als Podcast-Fan nicht mal so ein Kalenderchen öffnen? Naja, sagen wir doch realistisch. Ich meine, da verrate ich auch keinem was oder mache irgendeinen schlecht. Das Problem ist der Berufsgeocacher. Der beleidigt sich halt durch die halbe Republik. Mich hätte er auch schon durchaus mit beleidigt. Ich will jetzt auch gar nicht zurückbeleidigen, das sehe ich gar keinen Sinn drin. Aber ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit den Menschen. Ich habe ihn einmal auf der CeBIT kurz gesehen. Ja, aber deswegen kann ich verstehen, dass man sagt, okay. Hier hat er nichts getan. Ich bin mir nicht bewusst, was er mich schlecht gemacht hat. Wenn er es hinterm Rücken macht, ist es mir relativ egal. Nein, deswegen habe ich ja auch eher auf deiner Seite gestanden. Wenn es gegen Familie oder es wird unter die Gürtellinie, dann würde ich um persönliches Gespräch bitten. Das bringt nichts. Und das lieber Auge in Auge klären. Vergiss es, habe ich versucht. Aber ich habe mit dem kein Problem. Und wenn der ein Konzept rausbringt, was ich vom Konzept her schön finde, dann höre ich es mir erstmal an. Ne? Ich sage ja jetzt so im Nachhinein, in 4 Tagen ist das Ding zu, dann wird der Button wieder verschwinden, Deswegen stand ich auf deiner Seite, also ich sehe es ja auch so, wir wären nicht aufgetreten, weil wir immer so gegenseitig, wir haben gesagt, wir haben beide ein Veto, wenn einer nicht will, dann lassen wir es. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber mein Veto wäre da gewesen. Das hätte einfach nicht gepasst. Also, ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern das passt einfach menschlich nicht und deswegen hätte ich es nicht mitgemacht, aber ich konnte verstehen, diejenigen, die es mitgemacht haben. Also das konnte ich nachvollziehen. Wobei ich die meisten, ehrlich gesagt, auch gar nicht kannte vom Podcast her. Nee, ich auch nicht. Ich höre mir die meisten aber 2-3 Mal an und wenn sie mir gefallen. Dadurch konnte man aber auch mal, ich hatte da 2 bei, wo ich das ganz angenehm fand. Da war ich dann neugierig, habe mir deren Blog rausgesucht, habe mal ein bisschen gelesen. Da gibt's ja das, was mir dann da auch noch gefällt, habe ich mir vielleicht noch, wenn sie schon einen anderen Podcast hatten, auch mal runtergeladen. Welche hörst du denn so im Schwerpunkt? So? Im Schwerpunkt? Ich höre eigentlich alles, was ich kriege. Echt? Da kommst du einmal gegen an. Nee, kommst nicht gegen an. Boah. Also ich setze mich eigentlich hin, sobald ich was Neues sehe, habe ich so eine Datei mir auf dem Rechner gemacht. Unter Musik liegen halt jetzt Podcasts. Ja. Unter den Namen jeweils, regelmäßig höre ich euch, höre ich die Dosenfischer, mittlerweile das Team Lucan. Struwelchen, kommt allerdings leider ja nichts mehr. Lange nicht mehr gemacht, da sind jetzt noch ein paar Videodinger gekommen und so, aber ich mag die Stimme halt sehr. Dieses Team, wie heißen die, muss man das mal aufschreiben, die kenne ich noch nicht. Team. Ja, muss ich aber reinhören wenigstens hier. Ja. Team, dann Punkt ausgeschrieben. Ja. Und Lucan, L-U-K-I-N. Ja, dann finde ich die. Und dann findest du die auch, ja, ja. Das oder auch irgendwie zwischen Stever und Spree oder irgendwie so. Ja, nee, das wäre ich kann ja auch gerne nicht. Also das so. Die finde ich sehr angenehm. Da kann ich ja beides relativ wenig mit anfangen. Ja. Aber wie sie es machen, und ich finde es sehr nett. Ich sehe gerade, ich muss die Schlemmer essen. Wir sind gestern nach Teneriffa geflogen, die Glücklichen. Oh, das kann ich wohl laut sagen. Da war ich ja gerade nur. Ich grüße auch einmal die Schlemmer-Cacher hier, wo ich sie gerade lese, dass sie auch mal zuhören hier. Warum überrascht mich das nicht? Aber die sehe ich bald, also das ist immerhin was. Die kommen bald wieder mal hoch hier. Besten Gruß nach Stuttgart und Dank noch an Lirk, der hat nämlich geschrieben, dass es um eine öffentliche Discover-Liste bei der Siehst du, da ging das. Und zwar, die war, glaube ich, im Netz oder was, irgendwas. Oh mein Gott, ich saß wieder zu Hause und sagte, ich weiß echt nicht, wo das Problem ist. Man muss die doch nicht benutzen, wenn einem die nicht passt. Also das ist der Sinn. Naja. Da waren, glaube ich, Coins drauf von Leuten, die das nicht wollten. Gut, das war, glaube ich, natürlich akzeptieren, oder nicht, die zumindest nicht zugestimmt haben. Ich glaube, so in der Art war das. Frage, ich weiß nicht mal, wer da. Das war mir alles so. Ach, da menschelt es mir dann langsam zu sehr, weil das interessiert mich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich. Bekommst du jetzt ein Icon und deine Statistik mehr als ich und das geht ja nicht auf den offiziellen Weg. Ja, meine Statistik ist sowieso mittlerweile scheiße, die überholen mich alle. Das siehst, es geht bergab mit mir. Echt, ich war mal unter den, ich war glaube ich 6 Jahre unter den Top 80 oder 5. Und jetzt kannst du jede Woche, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch in den ersten 100 bin. Da sind ja Leute, die machen ja in einem Jahr 4.500, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das musst du, du musst dir das wirklich mal durchrechnen. Yeah. Mir hat auch schon mal einer vorgerechnet, wie viel ich am Tag machen müsste, damit ich meine heutige Fundzahl habe. Du wirst, du wirst ja auch gerne mal besülzt, ohne dass die mal nachfragen, weil dann hätte ich ihm erwähnt, dass ich freitags nicht arbeite und dann erklärt sich die Zahl ganz schnell. Ja, ja, weil wenn ich es darauf anlegen würde, müsste ich eigentlich weit, weit vorne liegen. Ja, das war bei mir Tag ja auch so, dass die gesagt haben, du gehst jeden Nachmittag cashen. Ich stehe aber auch um 4 Uhr auf, fahre 200 bis 300 Kilometer zum ersten Kunden, stehe da um 7 auf der Matte und wenn ich dann um 2 aufhöre zu arbeiten und dann noch eine Stunde cash, bevor ich nach Hause fahre, ist das völlig legitim. Ja, aber und wenn du jeden Tag 2-3 Stück zusammenkriegst, dann hast du im ersten Jahr mal 1.000 Stück. Das ist einfach so. Aber das wissen halt die wenigsten und das ist mir auch egal, ob die das wissen. Nee, erstmal wird rumgepöbelt, dass man statistikgeil ist. Ich wollte ja statistikgeil sein und habe zu Heike gesagt, komm, wir machen jetzt auch mal Power Cash, wir gucken das aus. 22 Stück, glaube ich, haben uns angeguckt und haben nach Hause gefahren. Wer da Spaß dran hat, ich fand das ganz toll, die Aktion von NER, wie der seine 11.111 zusammenkriegen wollte am 11.11. irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ob er es mittlerweile oder ob er es an dem Tag geschafft hatte. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Doch. Aber der steht dazu und der hat das publik gemacht. Und wie wir gesprochen hatten irgendwie, ich muss jetzt noch in 14 Tagen 400 Stück machen. Ja, hallo, meinetwegen. Finde ich gut. Steht dazu, ist relativ, aber... Doch, der steht dazu, auf dass er... Nee, nee, nee, auf der Nordseetaufe habe ich mir noch angehört, dass ja nur noch Genusscashen ist. Da haben wir uns dann aber darauf geeinigt, dass... Ja, ist ja auch wesentlich ruhiger geworden. Der hat ja meines Wissens das letzte Mal Gas gegeben, um dieses Ziel nochmal zu erreichen. Ja. Ob das funktioniert. Ja. Das war aber vorher. Ich habe da ja auch gar kein Problem. Ganz ehrlich, ich habe wirklich kein Problem mit der Statistik. Was mich stört, ist manchmal einfach dieses... Dann kann man sich doch auch einfach mal hinstellen und sagen, boah, ich finde das geil, viele Frauen zu haben. Ja, das machen sie ja nicht. Sorry, aber das macht fast keiner von denen, die viele haben. Nee. Und das finde ich immer ein bisschen albern, weil ich finde einfach nicht 5-stellige Frauenzahlen in den Jahren. Ja. Sorry. Ja. Ist doch nichts Schlimmes, wenn man da Bock drauf hat. Ja. Man kann es doch auch mal aussprechen. Ich sammle Icons, ich brauche das Cover nochmal. Siehst du, und ich brauche den Podcast mal. Ich will auch mal hier ordentlich was raushauen. Ja. Ich glaube, wir haben auch beide genug rausgehauen hier. Ich muss das ja auch noch irgendwann mal schneiden. Ja, ist überhaupt noch jemand da? Obwohl, ich brauche ja gar nicht viel. Die sind schon alle im Bett, meinst du? Ja. Alle unter den Händen weggeschwunden. Ja, die sind schon länger her, die Einträge da. Guck mal an. Ich hatte uns eingetragen für eine Stunde. Schmeißt er dich automatisch irgendwann raus? Nö. Nee. 20 Stunden, glaube ich, habe ich. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch so langsam, ne? Müsste gegen 8 Uhr in Wolfsburg sein, morgen. Ja, auch das ist ein schnelles Auto. Der ist doch kein Schild. Und ich weiß nicht, ich habe nochmal gucken, ich glaube, wir haben alle Themen so durch. Kannst gleich direkt fahren. Ja, das ist aber schlecht. Ich brauche noch eine. Oder fällt euch jetzt was Schönes ein? Ich will die Leute ja auch nicht quälen. Also, wenn man das mal hat, macht man nichts mehr. Nee, nicht wirklich. Eben, bevor wir so um Kopf und Kragen reden. Ja, genau. Wie viel haben wir denn jetzt? So 2 Stunden? Oh, gute Zeit. Guck mal, 1:13 habe ich aufgenommen. 40 Minuten ist da drauf. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie zusammenkriegen. Und scheiße, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Wird man sich etwas gedulden müssen. Ja, wenn ich jetzt das Falsche drücke, ist es vermutlich weg. Ja, und die Frage ist auch, wie lange das bei denen gespeichert ist, ne? Ob du das heute Nacht noch irgendwie ziehen musst oder das geht wohl. Ja. Das geht wohl, ja. Ja, ich hoffe mal. Ich hoffe, da kriegt er dann noch irgendwas zusammengetragen. Will jetzt irgendwer aus diesem Chat. Wir sind doch nicht auf Zahlen aus, da hast du was falsch verstanden. Wir machen doch hier keine Statistik. Du willst noch irgendwas hören, was die Hose feucht macht. Und nicht singend. Heike ist oben schon im Bett, vermutlich. Aber diese Fehlermeldung, die geht mir echt auf den Keks. Ich weiß immer noch nicht, wo die herkommt. Obwohl ich jetzt schon hier ein LAN-Kabel dran habe, meldet er mir immer noch das an sich, da hinten das Netzwerk changen würde. Ich weiß nicht, warum. Miststück. Naja. Ja, und mir ist heute Abend klar geworden, mit meinem Podcast wird das nichts. Oh, guck mal, da kommen schon die ersten Danke, siehst du, die wollen nicht mehr. Ja. 5 Minuten ist ja, die hören unsere Worte raus, dass hier gleich der Ofen ausgeht. Und ja. Also Tönnies, du weißt, du musst uns bald mal auf dem Laufenden halten, wie was mit deinem Flieger aussieht. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn du das dann auch mit TJ wieder in deiner überaus liebensvollen Art zusammen auf dem Hochsitz rüberbringst, denn auch den vermisse ich, denn das gehört auch zu denen, die ich regelmäßig höre, wenn sie denn dann regelmäßig kommen würden. Also ja, bis auf das eine Mal, wo sie die Wildschweine verteilt haben, da hätte ich sie am liebsten erschossen. Ah, okay. Du sollst die Wildschweine umbringen, ist mir doch egal. Ja. Ich will in den Wald, dann gehe ich in den Wald, ja, auch nachts. Ja, ja. Aber da wären wir sowieso nicht rein. Aber die haben auch eine Art... Ja, ich mag aber auch die Doppel-O's und da kommt auch leider nichts mehr. Es gibt so vieles, was man mag. Ja. Jeder hat seinen eigenen Stil. Die, die es regelmäßig mittlerweile machen, die wirklich ihren Weg gefunden haben. Ja. Und das ist ja das Schwierigste. Wie viel habe ich schon in meinen Zoom gesprochen, wo ich dann beim Abhören hinterher sage, ey, diese One-Man-Show, die kannst du keinem zumuten. Ne? Das, ja, das stimmt, das hört sich scheiße an. Einfach nicht. Oh gut, deine eigene Stimme hörst du noch ein bisschen anders als ja, die andere. Aber auf One-Man ist immer schwierig. Ist äußerst schwierig. Dann habe ich es, wie gesagt, probiert jetzt. Geplant war die lange Podcast-Nacht. Ich habe mich quer durch die Republik telefoniert, so mit der Prämisse, erzähl mal, was war dein Highlight 2011? Und dann noch so ein bisschen Gelaber, 10 Minuten sollten es werden, weil den meisten ist es so eine Viertelstunde geworden. Ja. Die Qualität ist sowas von beschissen. Das Telefon dazwischen, ja, klar, dann das unterschiedliche Aussteuern. Da wäre jedes Telefonat werden so abrupte und ich kann softwaremäßig nicht überarbeiten. Also die Podcast-Nacht wird es nicht geben, lieber Dirk. auch wenn wir lange nett gesprochen haben, das verarbeite ich irgendwann mal irgendwie anders. Aber ich bin da technisch einfach nicht versiert genug und ich erstelle mir den Anspruch, wenn ich was mache, muss es für mich, für mein Empfinden gut sein. Ja, dann traue ich es anderen zu, dass sie das sich auch anhören. Wenn du nach und nach rumexperimentierst. Ich will aber nicht andere entscheiden lassen, ob das gut ist, weißt du? Nee, aber ich sage, wenn du rumexperimentierst, kommst du weiter. Nur so kommst du weiter. Alles andere. Na klar, aber es ist halt viel für Mülleimer. Ne? So viel, wie sich die Leute auch Mühe gegeben haben, die Telefonate. Wir haben echt Terminplan erstellt und jeden Abend über 2-3 Stunden Telefonate geführt und ganz tolle Sachen dabei. Kann ich dir oben auch noch ein paar mitgeben, die ich alle nicht veröffentlicht habe, weil sie scheiße geworden aber sind. Aber man lernt dadurch und irgendwann kommt ja vielleicht auch nochmal was. Was müssen wir sagen? Am 31.12., nee, Tönnies, schade, sehen wir uns nicht, weil da hat meine Schwiegermutter Geburtstag und wenn ich da nicht hingehe, glauben wir, dann gibt es ja Ehekrise. Aber ich wünsche dir viel Spaß und ich weiß, dass du da viel Spaß haben wirst. Das ist nämlich eine geile Ecke von Hamburg. Haben wir noch was? Ja, so viel gerne. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Als Konserve wird es den geben, zumindest die Hälfte. Die ersten 40 Minuten muss ich noch sehen, wo ich die herkriege. Ja, guck mal, jetzt können wir so weiter beantworten. Das geht gut schnell voran. Kannst du ja nochmal anrufen, siehst du? Oh, Grüße nach Österreich. Moin, Temu. Das ist Österreich. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der Wiener. Doch, der schrieb schon länger mit. Ja, echt? Da habe ich wieder nicht um die Ecke geguckt. Grüß dich, dich hätte ich natürlich vergessen. Ich dachte nicht, dass du zuhörst. 40 Sekunden müssen wir so durchhalten. So, machen wir das wie Silvester und zählen runter und sagen Tschüss? Oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen zumindest nicht mehr nachfragen, ob die Leute das live gerne haben möchten. Das scheint mir ganz gut angenommen zu werden. Und ich finde, das hat einigermaßen funktioniert. Also war nicht zu abgelenkt durch den Chat. Es dürfte also auch für die Konserve hören. Ja, interessant wäre noch zu wissen, wie die Tonqualität und so auf der anderen Seite dann so rüberkommt. Ne? Aber es wird auch so unterschiedlich sein. Der eine hört es hier, der andere hört es über. Ja, das hängt natürlich auch schwierig. Ne? Aber das Entscheidende ist eigentlich mal die Lautstärke. Und wenn die hier schon sagen, das ist okay. Mhm. Den Pfeil kann ich mir auch downloaden, den höre ich mir nochmal selber an. Mhm. Und was ich hier raushole, ist sowieso gute Qualität. Da habe ich nicht das Problem. Ne? Na gut, dann wünschen wir jetzt allen eine gute Nacht. Ne? Jetzt kommt noch einer mit Moin Moin. Ja, alle die ich nicht mehr sehe, schöne Weihnachtsfeiertage. Besinnlich oder cashend, je nachdem, was ihr macht. Und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches 2012. Genau. Man hört sich, liest sich, schreibt sich. Bleibt dem Fegefeuer verbunden. Alles klar. Tschüss. Ciao.